funny. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Network. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Twitter. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Und herzlich willkommen bei Nerd, dem diskordianischen Digimon-Podcast. Es ist mal wieder soweit. Ne? Ja. Ja. Wir haben mal wieder Digimon. Hallo, Kati. Hallo, Steffen. Das wird ja schon fast monothematisch hier. Ja, es ist tatsächlich einfach dadurch, dass wir so ein bisschen Nostalgie nacherleben, doch ein bisschen oft das Thema geworden. Und wenn ihr aufmerksam die Podcast verfolgt habt, in denen ich in der letzten Zeit zu Gast war, da gibt's nämlich eine Föderation, hint, dann werdet ihr gehört haben, dass ich beim Neko-Café zu Gast bin. Und da habe ich mir heute den Zavex eingeladen. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben das schon mal so ein bisschen angeteased. Ich glaube, ich bei mir und wir bei dir. Es hat sich sogar im Podcast ergeben. Stimmt, ja, da war was. Ich sagte, Digimon Frontier ist ganz furchtbar und du sagtest, ne, du fandest das gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gesagt, doch. Und dann hast du gesagt, nein. Und ich so, oh. Und dann müssten wir mal einen Podcast drüber machen. Genau. Was Podcasten da halt so machen. Ne? Wenn treffen sich zwei Podcasten, machen sie einen Podcast. So. Und du hattest gesagt, du hättest das ewig nicht mehr gesehen und müsstest das aber nochmal nachschauen. Mein Stand war halt damals zu RTL 2 Zeiten, fand ich das richtig gut und hab's richtig abgefeiert, aber das war auch mein Stand und deswegen habe ich jetzt das halt auf Amazon, habe ich die 50 Folgen halt durchgeballert. Durchgeballert. Das heißt, wir können es kurz machen, wir finden es alle doof. Tschüss! Halt, stopp! Jetzt digitiere ich! Ja, das ist, also ich bin auf die Diskussion tatsächlich gespannt. Du, der es jetzt relativ frisch gesehen hat, wie lange ist es bei dir her? Das muss jetzt auch schon wieder fast einen Monat her sein, tatsächlich, dass ich es durch habe. Anfang des Jahres, glaube ich, dass wir das gesehen haben. Okay. Ja. Also das ist schon wieder ein bisschen her, aber es ist sehr im Gedächtnis geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich, also bestimmte Dinge in dieser Serie verfestigen sich dann doch relativ schnell. Ja, es gibt auch ein paar Negativpunkte, die mir auch sehr... Wow. Ja, es ist ein paar. Er hat gerade gesagt, ein paar. Ja, aber ein paar Punkte, die mir nicht negativ aufgefallen sind. Also ich habe da mal eine Liste gemacht und das sind deutlich weniger Negativpunkte als Positivpunkte. Mhm. Es macht das nicht zu einer grandiosen Serie, aber zu einer guten. Ich bin gespannt auf deine Punkte. und ob wir da nicht doch vielleicht unterschiedlicher Ansicht sind. Aber das sehen wir dann. Also jetzt schon hier ins Fazit zu gehen, wäre vielleicht einen Tacken zu früh. Willst du deinen Podcast nochmal vorstellen? Weil der ist ja jetzt nach eigener Aussage heute auf Twitter nicht so bekannt, oder? Wir machen sehr wenig Werbung, weil sehr nervige Werbung finden wir halt da nicht so schön. So, wir versuchen das einfach so, hey, wir machen halt hoffentlich ganz guten Content und dadurch hoffen wir, dass da sich Leute irgendwie zu uns kommen. Ich bin ein Drittel vom Nico Café Podcast. Wir sind ein Podcast über Manga, Anime, Comics und reden meistens eine Stunde über aktuelle News. Alle zwei Wochen ist der Podcast immer über die News und dann sucht sich jeder so zwei, drei Themen aus, die er gerne vorstellen möchte. Und ich bin meistens der Comic-Typ von uns dreien. Und wir sind drei sehr unterschiedliche Personen, deswegen kann es dann auch manchmal sehr chaotisch und unterschiedliche Meinungen herrschen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ja, ich finde, das ist ja momentan einer meiner Lieblingspodcasts, was ihr da macht. weil es irgendwie so ein bisschen in meinen aktuellen Anime-Hype so reinfiel, als ich euch entdeckt habe. Das passte gerade irgendwie. Ich kam zur rechten Zeit für dich. Ja, genau. Und ich durfte ja auch schon zweimal bei euch zu Gast sein, einmal in so einer regulären Episode und dann in der Spring-Season-Besprechung, also gleich so ein Ritterschlag, also gleich so eine Anime-Season. So, da kommt der Anime-Noob und darf jetzt auch nochmal so ein bisschen über Animes reden. Und ich habe den Eindruck, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe es ja nicht live gehört, aber nachgehört natürlich. War eine schöne Sendung, also doch. Ja, und ich höre Nico Café sehr, also ich kann das wirklich empfehlen, also nicht nur, weil ich jetzt irgendwie selber da zu Gast gewesen bin und hoffentlich noch ein paar Mal wiederkommen darf, sondern weil ich, also eure Folgen echt immer sehr, also ich, eine richtig, richtig große Empfehlung für euch hier, Hörerschaft. Hört mal humorkompatibel. Es ist manchmal extrem lustig. Also ich habe neulich mal in der Bahn gesessen auf dem Heimweg und ich habe Tränen gelacht. Also das war, weil es auch gerade einfach total stumpf und random war irgendwie, es passte einfach in dem Moment. Nee, es ist manchmal immer seriös doch. Also, puh. Ja, es ist manchmal auch wie die Animes, die ihr besprecht. So. Gut, aber wir sind ja heute hier wegen Digimon. Ja, zu einem der besten Digimon-Staffeln. Oh! Nicht die beste, aber einer der besten. Also ist jetzt auch von dem, was wir gesehen haben, nicht besonders viel Auswahl da. Aber ich würde jetzt mal sagen, da lehnt er sich weit aus dem Fenster, oder? Ich hätte das jetzt ähnlich gesehen, ja. Also gut, dass wir nicht bei Cinematic Anime Fights sind oder sowas. Genau. Da bräuchten wir aber noch einen Judge, einer der. Genau, etwas, irgendwie sowas. Worum geht's eigentlich in Digimon Frontier? Bei uns fassen immer die Gäste die Story zusammen. Zabex, möchtest du? In Digimon Frontier geht es da, dass fünf Kinder in die Digimon-Welt geraten, wie so gerne in Digimon, und müssen dort die Digi-Welt retten als legendäre Digimon. Und der besondere Kniff an dieser Digimon-Staffel ist, dass die Kinder die Digimon werden. Also sich Power Ranger-mäßig in Digimon verwandeln und darüber klassische Abenteuer wie angelehnt an der ersten Staffel erleben. Das klingt sehr zustimmend. Es ist erstmal korrekt zusammengefasst. Das ist faktisch, ist das komplett korrekt. Das ist nicht das Problem. Wir haben Digimon ja auch geguckt, um nochmal so einen Realitätsabgleich zu haben. Wir haben es eben auch bei Amazon entdeckt und ich war ganz happy darum, weil ich glaube, die erste Anime-Staffel, also die erste Digimon-Staffel so rum, gehört, glaube ich, bis heute zu meinen Top 3 Lieblings-Anime-Serien ever. Also da geht kaum was drüber. Also ich habe Pokémon damals geguckt und ziemlich gefeiert. Ich habe Dragon Ball ziemlich gefeiert. Aber als Digimon dann gestartet ist, das war für mich einfach eine Art von Storytelling, die ich auch so Spielzeug-Animes nicht gewöhnt gewesen bin. Und das ist meiner Meinung nach, ja, das ist auch meiner Meinung nach wenig hinterher, also von dem, was ich gesehen habe, drangekommen. Vielleicht noch Yu-Gi-Oh! GX. Jetzt bin ich mal ein bisschen kontrovers, weil das ist nämlich eine ziemlich gute Anime-Serie tatsächlich. Habe ich nicht gesehen. Ich sag nur Schmaden Schmucki. Okay, ich möchte sie sehen. Es hat viele Gags. Es hat viele Gags, aber das alles andere, oh boy. dieser kartenspielende Affe mit dem Helm, der war super. So, jetzt habe ich mich aber aus dem Fenster gelegt. Komm hier mit Fackel und Heugabel, kommen sie wieder. Nee, aber Digimon war wirklich so eine Offenbarung für mich. Und das war auch die ersten 2, 3 Staffeln, war das wirklich okay. Und wir haben damals uns immer, wenn eine Staffel zu Ende gewesen ist und wir wussten, okay, in Japan ist das zum Teil schon gelaufen, dauert jetzt nicht mehr lange, bis es in Deutschland kommt, haben uns auf die nächste Staffel auch gefreut. Dann haben wir, ich habe mich daran erinnert, dass wir damals nach der ersten Folge Digimon vom Fernseher gesessen haben und gedacht haben, was soll das? Also wir haben das wirklich nicht verstanden. Also das war wirklich, und der Realitätsabgleich hat das für mich schon auch noch ein Stück weit bestätigt. Also dann auch mit dem Abstand hinzugehen und zu sehen, dass da also wir kommen wahrscheinlich im Einzelnen noch mal so ein bisschen dazu nachher, Storytelling nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, dass die Figuren zum Teil nicht mal nur eindimensional, sondern nur so halbdimensional dargestellt, also nur Abziehbilder von anderen vorherigen gut erzählten Figuren, zum Teil wirklich nur laufende Klischees. Und auch die Digimon, die in der Serie auftreten, sind alles andere als kreativ. Und das ist, glaube ich, so das, was ich so als Fazit vorneweg weggeben möchte. Kathi, wie siehst du das? Ja, sehr ähnlich. Also ich habe tatsächlich damals auch, ich bin ja 2 Jahre älter als du, aber ich habe Digimon gefeiert, die 2. Staffel mehr, weil ich die 1. verpasst habe. Jetzt beim Rewatch die 2. Serie. Und Frontier habe ich damals, als es im Fernsehen, die vielleicht 1 oder 2 Folgen gesehen. Und hab zwar mitgekriegt, es soll Digimon sein, hab das aber irgendwie nicht so richtig glauben können, weil es irgendwie ein bisschen anders war als Digimon, wie ich es kannte. Und als wir jetzt den Rewatch hatten, war ich tatsächlich so, dass ich ständig da saß, what? Was? Hä? Was soll das? Moment. Wo ist Digimon geblieben? In einer gewissen Art und Weise ist Digimon Frontier die logische Weiterentwicklung dessen, was vorher gewesen ist. Aber Logik ist nicht immer gut. Logik ist nicht immer gut. Aber in der ersten Staffel oder erst 2 Staffeln sind die halt eben mit Digimon unterwegs gewesen und haben Abenteuer mit den Digimon erlebt. In der 3. Staffel haben sie Digimon trainiert, weil das Ganze so ein bisschen, also Pokémon war immer noch so der Platzhirsch in der ganzen Geschichte und sein Monster so ein bisschen zu trainieren und auszubilden, das war dann plötzlich gut. Deswegen waren das ab da auch Tamers, also bändiger sozusagen. Und die einzige logische Schlussfolgerung in der 4. Staffel ist einfach, okay, dann werden die Kinder halt eben jetzt selbst zu Digimon. Das muss auch genau das sein, was die Kinder jetzt möchten. Die Kinder, die vor dem Fernseher sitzen, möchten doch selber Digimon sein. Das mochte keiner. Deswegen war Digimon danach ja auch etwas pausiert. Ja. Also es gab ja schon in Tamers zum Ende hin die Fusion beim Digitieren zwischen den Kindern und ihren Digimon. DNA-Digitation, ne? Genau. Das war auch cool, aber in der 4. fehlte halt einfach so dieser Best Buddy für die Kinder. Ja. Und das waren immer die Digimon und die haben sie halt weggekürzt. Das waren dann irgendwann bloß noch die Kampfmodi der Kinder, mehr oder weniger. Und aber sie hatten doch 2 sehr tolle Digimon-Begleiter. Später sogar 3. Aua. Das ist genau, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe der Besprechung auch nochmal zu. So der ganze Supporting-Cast, der in dieser Serie unterwegs ist, und das beschränkt sich ja tatsächlich, wie du gerade schon sagtest, so auf diese 3 weiteren Digimon, die fügen doch der ganzen Story nicht wirklich was hinzu, sondern das sind doch, also ich hab nichts gegen Comic Reliefs, wenn sie wirklich gut geschrieben sind oder Figuren, die auch. Es ist ein Comic Relief, der andere ist dafür da, um die Digi-Welt zu erklären. Aha. Das macht er nicht besonders gut und wenn, dann immer zu spät. Genau. Ja, also er ist ein Comic Relief, der die Geschichte halt so ein bisschen erzählt. Und der andere Comic Relief ist halt einfach eins der lustigsten Digimon. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wir reden von Pokémon und Nemon. Wir reden schon von den gleichen Digimon in der Serie, oder? Ja. Okay. Gut, also man kann ja über Humor streiten oder es lassen. Das ist auch jedem selbst überlassen, was er mit sich findet. Nemons Hose, wenn die jedes Mal flitscht, weil er halt immer wieder was Doofes gesagt hat. Es ist so gut. Okay. Ich fand das ehrlich lustig. Ich mag diesen völlig verplanten, weißt, es ist wie so ein Faultier. Das ist so, oh ja, ich bin jetzt mal hier, ja, ich begleite einfach mal alle anderen. Oh, ich verstehe das nicht, aber es ist cool. Wow. Das ist er. Und er geht halt einfach komplett mit. Alles verreckt, alles stirbt. Und er so, oh nee, oh. Das ist gut. Es ist mir so hart auf die Nerven gegangen, der Typ. Das war also Bokuman und Nemon ja. waren also von, auch was danach noch gekommen ist, und auch Digimon Savers ist nicht ohne Fehler und ohne Mangel. Aber die Comic Relief Charaktere in Savers waren tatsächlich noch ein bisschen erträglicher als all das. Wir haben das in den letzten Malen immer so gemacht, dass wir uns an den Figuren entlang gehangelt haben und deren Storylines so ein bisschen durchgegangen sind. Dass wir dieses Mal schnell gehen, weil die Figuren haben keine Story. Was? Sie haben auch keine Entwicklung. Sie haben alle Gründe, warum sie in der Digimon-Welt sind. Weil es im Drehbuch steht. Es wird aber auch jeweils behandelt, mindestens in der Regel in zwei Folgen. Es wird draufgeklatscht und zwar in den selben zwei Folgen. Und genau das ist mein Problem. Also in den, wir gehen mal wenigstens die Kinder einmal durch, vielleicht kriegen wir es auch noch drauf. Wir haben Takuya. Das ist der Goggleboy in dieser Staffel, also der mit der Fliegerbrille. Der streitet sich irgendwie an seinem oder am Geburtstag des Bruders. Ich bin mir nicht mehr so 100%. Am Geburtstag seines Bruders. Genau. Er ist ja nicht im Mittelpunkt. Nee, stimmt. Was das Problem der Serie ist. Ach Gott. Dass er nicht im Mittelpunkt genug ist? Ja. Also Takuya streitet sich mit seinem Bruder, bekommt dann so eine geheimnisvolle Nachricht, läuft dann beinahe vor einen Lastwagen, wo ich gedacht habe, also am Anfang der Serie schon, meine Fresse, ziel halt besser. So. Man erfährt ja später auch, warum er nicht vom Lastwagen überfahren worden ist. Das haben sie ja sehr, was ich voll schön finde, was auch noch mal so ein bisschen an der ersten Staffel. Ja, da reden wir dann gleich auch noch mal drüber, wie das gelöst worden ist. Das ist also, wir kommen zu den einzelnen Punkten. Und dann trifft er, ich glaube, direkt auf Koji. Ja. Den mit dem er dann in den Bahnhof runterfährt, in ein unteres Stockwerk. Und da sind dann ganz viele von diesen Trailmons. Also das sind, also die Digi-Welt ist hier so aufgebaut, dass die die verschiedenen Landstriche mit Zügen, also Digimon, die aussehen wie Züge, verbunden sind, und die Kinder müssen in dieser Serie eben auch mit den Zügen hin und her reisen. Das ist so dieses Travel-Trope, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist schon mal, ohne Witz, auf meinem Zettel ist das der erste Pluspunkt. Digimon-Züge. Das ist ein Konzept, über das ich nicht streiten möchte, weil es nicht stört und aber jetzt auch nicht. Also ich finde das halt, weil es halt konstant durchgezogen wird durch die ganze Serie, diese Züge überall. Das finde ich halt einfach voll toll, besonders weil ich zusätzlich nur Züge mag. Mhm. Und dieses Konzept. Oder das hättest du nicht sagen dürfen. I like trains. Also das ist ein Konzept, da bin ich nicht dagegen. Die meisten dieser Trailmons sind auch coole Charaktere. Gibt eine Ausnahme, den werden wir dann später auch noch kennen. Aber gegen die habe ich erstmal nichts. Und da treffen sie eben auf die anderen. Da ist noch JP, dann der kurze, wie ist der nochmal? Tommy und Zoe, das Mädchen der Gruppe. Und da ist schon mein erster Kritikpunkt. Zoe ist halt wirklich ein Abziehbild. Du hattest in den ersten paar Staffeln, hattest du unfassbar starke Frauenfiguren. Also das ist bei uns schon ein Kriterium, wie die Frauen in Serien und Filmen dargestellt sind. Du hattest in der ersten Staffel, hattest du Mimi, du hattest Sora und Kari. Genau. Alle ihre Story-Arcs hatten, die alle auch in der zweiten Staffel zum Teil noch was zu tun bekommen haben, also gerade im Falle von Kari, Yoli in der zweiten Staffel, Mimi habe ich vergessen in der ersten. Das sind alles Figuren, die haben eine Entwicklung, wenn sie auch nicht unbedingt groß erzählt werden, aber das sind Figuren, die kriegen eine Entwicklung. Du hast in der dritten Staffel, hast du mit Rika eine meiner absoluten Lieblingscharaktere in Digimon. Das stimmt. Die also wirklich auch eine Entwicklung durchmacht von dieser eiskalten eigentlich ist mir alles egal, Generation X, Mädel, wirklich zu einer Teamplayerin, die anfängt mit Gefühl für sich, fürs Digimon, für ihr eigenes Digimon, für das Team und so weiter zu bekommen. Und dann kommst du in die vierte Staffel und hast nur noch, also abgesehen davon, dass der Anteil an Mädchen ohnehin immer so ein bisschen geringer war, also eher der kleinere Anteil der Gruppe, hast du halt in einer Fünfer- oder später eben auch Sechser-Gruppe, dann ist ja nur noch ein Quotenmädchen in dieser Gruppe. Und die ist nichts anderes als ein Sexobjekt. Und die ist 14? 12, 14? 13, irgendwas zwischen 12 und 14, irgendwas zwischen 12 und 14. Und die wird nur objektifiziert. Und das ist, ja, das stimmt. Ist ein Trope. Also das ist tatsächlich, also das ist halt, die kann man halt echt aus der Serie streichen. Also alles. Und die kriegt dann hinterher noch so diesen, in Anführungszeichen, Bitchfight mit dem anderen weiblichen Digimon auf der Gegenseite. Es gibt halt auch bei der, auf der Gegenseite nur ein weibliches Digimon. Mhm. So, ne? Frauen, die müssen, wenn eine Frau da ist, muss die immer gegen eine Frau kämpfen, sonst wäre es doch ungerecht. Ja, ja. Das, ja, ja. Da kommen wir dann aber auch später nochmal zu, wenn wir dann auf die anderen Charaktere eingehen. Also Zoe ist halt auch wirklich so ein, sie ist irgendwie halb Italienerin, halb Japanerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auf der Synchro halt super schlimm, wenn sie dann ab und zu, bueno, singt, ach komm, halt aber den Mund. Das wird halt irgendwann auch fallen gelassen, also da wird dann gar nichts mehr drüber erzählt. Ja. Dass der Vater ist ihre italienischen Wörter wird konstant durchgezogen. Ja, aber das war's dann auch, da wird halt auch nichts mit gemacht, also andere Charaktere, die aus anderen Ländern kommen, also ein Henry in der zweiten, dritten Staffel, da wird das halt thematisiert, dass er halt Hongkong-Chinese ist, sondern das merkt man schon. Mhm. So, das wird halt thematisiert. Er sieht halt auch ein bisschen anders aus als die anderen Kinder. Ja. So, das merkst du an Zoe, ist halt genauso 0815 Anime-Mädchen wie alle anderen in der Serie. Sie hat lange blonde Haare. Die Anime-Serien jetzt auch nicht so untypisch, dass Mädchen da andersfarbige Haare haben, so in dem Sinne. Ist wahr. Nun ja, Tommy ist so ein bisschen das Nesthäkchen, so der Jüngste, der hat immer so ein bisschen Angst, wird von anderen großen Kindern am Anfang der Serie auch in den Zug gestoßen und will da eigentlich gar nicht rein. Er hat gefühlt aber auch die meiste Entwicklung. Die ganze Sache wird aber auch auf seinem Rücken ausgetragen, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. So, er ist der eine, der sich dann natürlich auch behaupten muss, ein Stück weit. Er ist so ein bisschen so diese Projektionsfläche für die anderen, so auf ihn einzuschreien auch so ein Stück, weil sie sagt immer, du reißt dich zusammen. Die nehmen halt keine Rücksicht auf ihn. So in der ersten Staffel hast du ganz viele Figuren, die halt auch an ihre Grenzen kommen, auch psychologisch, wo eine Gruppendynamik herrscht mit 8 Kindern, also zum Ende hin wenigstens mit 8 Kindern, wo jede Figur einen eigenen Charakter mit in diese Gruppendynamik mit reinbringt und ein Joey, der auch irgendwann wirklich snappt und dann die Gruppe verlässt, weil er dieser ganzen Situation nicht mehr gewachsen ist. Und Tommy ist halt weinerlich. Und das ist halt, also man kann die Figuren, und da kommen wir später nochmal zu, in Digimon Frontier immer auf ein bestimmtes Wort zurückführen. Und das ist nicht ein Wappen, was für deren Persönlichkeit, die haben keine Persönlichkeit, sondern das sind, wie sagt man denn, Abziehbilder, aber hatte ich schon mal gesagt. Hast du schon mal gesagt, aber das ist so wandelnde Klischees. Ja, so Stereotype halt für ein bestimmtes, für eine bestimmte Eigenschaft. Sind sie nicht theoretisch in dieser Serie noch mehr Projektionsflächen für die Kinder, die das schauen? Aber da geht ja für mich genau der Anspruch auch verloren, wo ich dann sage, Digimon hat gerade in den ersten, in der ersten auf jeden Fall, in der zweiten kann man sich noch drüber streiten, wie gut denn das noch gelingt, auch gezeigt, dass du halt in Abstrichen über 50 Folgen Figuren auch entwickeln lassen kannst. Und zwar nicht nur innerhalb von 2-3 Folgen, kommen wir dann im Laufe der Handlung gleich nochmal zu, wie es in Digimon Frontier passiert, wo er so ganz stark in diesen Szenen mit Seraphimon ganz stark da die Story der Figuren erzählt wird, und vorher und nachher im Grunde genommen nicht mehr. Und das ist genau das Thema. Also es wird sehr konzentriert auf diese Mitte der Serie gepackt, weil am Ende der Serie haben die keine Zeit mehr dafür, da sind sie mit Kämpfen beschäftigt. Ja, es ist auch zwischendurch schon so vom Gefühl her, es ist so ein bisschen, als würde ich Super Mario spielen am Computer. Ich gehe von einem Punkt zum nächsten, besiege irgendeinen Endgegner und gehe dann zum nächsten Punkt und besiege einen Endgegner und dann gehe ich zum nächsten Punkt und besiege einen Endgegner und dann gehe ich zum nächsten Punkt und besiege einen Endgegner. Das war schon immer das Konzept von Digimon. Kann es dadurch sein, dass einfach dass es einfach in dieser Staffel die echte Welt eigentlich fast komplett fehlt? Weil ich hatte das Gefühl, dass in den anderen es hatte seine Vor- und Nachteile. Sie haben dadurch einfach, wenn sie einfach mit der Familie interagieren, wie in den davorigen, kriegst du auch noch mehr über die Person mit. Und hier reisen sie ja wirklich nur in dieser Digimon-Welt und fast alles aus der echten Welt wird gefühlt sehr reduziert dargestellt oder ausgeblendet. Weil der Fokus ist hier auf die Digimon-Welt. Das Problem ist, dass die Kinder nehmen nichts aus der realen Welt mit in die Digimon-Welt so richtig. Die haben ihre Probleme in der Digi-Welt. Man lernt sie auch schon auch wie die anderen Kinder erst in der Digi-Welt richtig kennen. Aber du hast eben keinen Fokus dafür, also wofür sie stehen, in was für einem Zusammenhang sie, also wenn ich ein ängstliches Kind bin, dann muss ich doch sinnvoll zeigen können in der Serie, wovor ein Kind Angst hat. Und es war am Ende, gab es, glaube ich, irgendwie nochmal so eine Szene, daran kann ich mich erinnern. Ich möchte, das war nämlich JP's Arc, mhm. der eigentlich ein total geselliger, cooler Typ ist, aber Probleme hat, Anschluss zu finden. Und dann gibt's irgendwann so dieses, ja, ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen. Dann kam JP und ich möchte aber viele Freunde haben. Und dann kommt Schnitt, die nächste, die dann eben Zoe ist. Ja, ich möchte auch viele Freunde haben. Sie hatte nicht immer ein eigenes Ziel. Nee. Und das ist das, was ich den Figuren so ein bisschen vorwerfe. Die sind halt insofern eindimensional, dass nicht gesagt wird, ich möchte ein besserer Mensch werden, sondern die kriegen ein simples Problem. Der wird in der Schule gehänselt, der ist ein Raufbold, hatten Ego-Probleme im Falle von Takuya, oder Koji ist so der Edgelord der Gruppe, der Einzelgänger, so ein bisschen, der war wirklich der komplett. Edgelord. Ja, hallo. Ist das schon, also. Ja. Echt? So, ja, das ist, also Koji ist halt so ein bisschen der Vegeta der Gruppe, ne? Ja. Ja. Ja. Und dann eben auch so mit der Story, spoilern das mal, weil die Serie ist 20 Jahre alt, hätte ich fast gesagt. Mhm. Die Sache mit seinem Bruder, also die derartig durchschaubar und ey, die Sache mit seinem Bruder ist toll. Also ich mag seinen Bruder. Es ist einfach erzählerisch unfassbar in die Länge gezogen, ja. Wo ich als Zuschauerin schon längst hintergestiegen bin. Hinter die wesentlichen Details, sage ich mal. Ich mag Koichi. Das ist nicht mein Problem. Er ist wahrscheinlich der Sympathischste in der Gruppe. Ja, er ist der Einzige, der zu wenig Fokus hat. Der hat einfach kaum eins. Von ihm hätte ich mehr gesehen wollen. Weil seine Geschichte hätte man noch ein bisschen mehr erzählen können. Aber es ist halt einfach, weiß ich nicht, wo an anderen Stellen eben in zwei Folgen so eine Charakterentwicklung abgehandelt wird, ist diese Koji-Koichi-Geschichte langgezogen ohne Ende. Und ich dachte, das ist halt so, ich hab's verstanden. Jetzt klärt's doch mal für die Kinder in der Serie auf, so dumm können die nicht sein. Du hast halt, ich vergleich's gerne mit der ersten Staffel, weil die für mich so ein bisschen die Blaupause für eine gelungene, also für was Selbstständiges ist. Also Pokémon orientiert sich ja sehr stark an den Videospielen. Ne? Also da hat man ja, ich glaube, Spiel und Serie sind, glaube ich, parallel entwickelt worden. Man hat die Story des ersten Spieles, Rot und Blau, oder Rot und Grün war es, glaube ich, in Japan, genommen und hat das so ein bisschen in diese Serie transferiert. Und hat eine schöne erste Staffel Pokémon ist immer noch ziemlich sehr gut. Gibt demnächst einen Marathon auf Twitch. Das stimmt. Pokémon-Twitch-Marathon, so wie Dr. Huhn. Jetzt ist eine Woche, glaube ich, durchgehend Pokémon geballert. Ein paar Monate. Also Monate? Zieht das wieder richtig lange durch. Ja. Oh, Jesus. Dr. Huhn lief ja auch 3 Monate. Ist hier nicht Thema. Aber da haben sie es hingekriegt, das sehr nah am Spiel zu haben, weswegen Leute enttäuscht gewesen sind, dass die Spiele nicht waren wie die Serie, weil die Serie hier einfach eher war als die Spiele. So. Und Digimon hat einfach mit dem, wo Digimon herkommt, nämlich mit diesen Tamagotchi-Figuren, hat die Serie einfach so gut wie gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das war was komplett Eigenständiges. Und du würdest, wenn du die Serie siehst, erstmal so im ersten Moment gar nicht auf die Idee kommen, dass es auf irgendwas basiert, weil sich Medium und also Herkunftsmedium und Anime-Adaption einfach so komplett unterscheiden oder sehr eigenständig eben auch ist. Und meinst du jetzt die erste Staffel oder diese Staffel? Die erste immer noch. Und du hast... Also es war, also wie es halt erschienen ist, wurde es als eine, so doof es war, es wurde tatsächlich als Kopie von Pokémon beworben, als jemand, der im Fahrwasser dahinter schwimmt und halt, oh, die haben auch Mon im Namen und das war sehr, und dann wurde halt, ja, du hast das mit den Tamagotchis gehört und die Devices sehen aus wie Tamagotchis, das hatte ich so ganz viel in der 4Kids, war es, glaube ich, Kidzone. Kidzone. Ja, die war super. Kidzone war toll. Da hast du gefühlt 2 Jahre vorher von Digimon schon gehört, bevor es erschienen ist. Und da hat man halt immer nur so, oh, das ist so ein Klon, wo sie sich auch verwandeln. Und dann war es ja doch ganz anders. Aber genau wie Monster Rancher ist halt Digimon ein bisschen komplexer als Pokémon. Ich finde auch Monster Rancher besser als Pokémon. Sag ich ganz ehrlich. Jetzt kommst du auch wieder mit den Heulgabeln, pass mal auf. So. Monster Rancher war ziemlich brutal. Das war ziemlich krass. Da sind viele, viele Figuren gestorben. Aber die hatten eine Intention. Ich meine, Pokémon ist halt nur so, hey, ich will der Allerbeste von allen sein. Ich bin der blöde Ash Ketchum. Ich bin doof in Ohren. Ja, es ist der Ansatz, was für eine Art von Kinderserie möchtest du? Eine ewig durchlaufende Kinderserie funktioniert Pokémon. Digimon, da scheitert das Konzept schon nach gefühlt der ersten Staffel zu wissen, wie man irgendwie was mit den Digimon weitermachen kann. Weil die Digimon haben intern in ihrem Regelwerk und in ihrer Welt und ihrer Lore so viele Probleme. Ja, Im Prinzip hast du recht. Worauf ich hinaus wollte, mein Go-To-Beispiel für eine gelungene Storyline einer Figur ist Izzy. Mhm. Izzy ist adoptiert. Und das erfährt man irgendwann im Laufe der Geschichte. Und Izzy ist sehr zurückgezogen. Zwar auch so ein Klischee, so dieser Hacker, der in seinem Zimmerchen sitzt, auf seinem Ananas-Computer rumtippert und sich eben so ein bisschen von seiner Familie auch abgenabelt hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Aber einfach nur, weil er denen nicht zur Last fallen möchte. Er weiß, dass er adoptiert ist. Er hat, glaube ich, mal irgendwie mitgehört. Genau, er hat versehentlich mitgehört, als die Eltern sich unterhalten haben. Oh, er ist ja gar nicht unser Sohn und wir tun ihm doch Unrecht und er ist immer so gut zu uns. Und er möchte eigentlich nichts Besseres sein als der beste Sohn für diese Familie und räumt immer sein Geschirr artig weg und so weiter und so fort. Und du siehst, wie er mit seiner Familie umgeht und zwar im Laufe der Serie immer und immer wieder. Also es gibt immer wieder so Rückblenden oder auch tatsächliche Geschehnisse, dass du halt hinsiehst, da ist eine Entwicklung in dieser Figur, da ist auch eine Entwicklung in dieser Familie. Und das ist so mein Paradebeispiel. Du hast es bei Sora, die eigentlich Fußball spielen möchte, mhm, wo die Mutter Angst hat, sie könnte sich dabei verletzen und Sora sagt, nein, du willst mich unterdrücken, ach, eigentlich machst du dir nur Sorgen. Das, mhm, ist jetzt auch nicht so breit erzählt. Sora fällt tatsächlich ein bisschen hinten über in der, mhm, Staffel. Aber auch das ist irgendwo eine Entwicklung. Sie versteht irgendwann, was da falsch gelaufen ist und es macht Klick bei ihr. So, das ist bei anderen Figuren besser gelungen, schlechter gelungen. Die Beziehung Matt und Ty, die Beziehung Matt und TK, die Beziehung TK und Kari, Ty und Kari. Die Figuren haben untereinander was miteinander zu tun. Und zwar wechselseitig. Das ist bei Digimon Frontier nicht. Das Einzige, was da wechselseitig ist, ist, dass JP Zoe scharf findet und immer, mhm, auf sie abfährt und sie irgendwie träumt und sie ist sexy dies oder sie ist sexy das. Das fand ich auch mega problematisch. Oh ja. Weil sie da einfach auch wieder reduziert wird auf ihre Weiblichkeit und einfach auch kein eigenständiger Charakter sein darf. Und dann steht sie doch auf Takuya. Genau, das kommt noch dazu. Das ist das Einzige, was sie wechselseitig miteinander haben. Dann brüllen sie andauernd auf Tommy ein, er soll seinen Scheiß zusammenkriegen, was ihm halt auch nicht gelingt unter dem ganzen Druck. Der ist einfach der Jüngste. Takuya verhält sich als großer Bruder für Tommy. Hm. Naja, Takuya kann an Tommy beweisen, was er für ein toller Hecht ist. So ein bisschen. Ja. Also ich hatte aber eher das Gefühl, er wollte halt einfach zeigen, wie es ist, einen Bruder zu haben. Da gab es dann auch mit Koichi die Diskussion, wo Koichi gesagt, ich habe keinen Bruder. Hint, hint, hint, hint. Mhm. Keine Ahnung. Also ich hatte eher den Eindruck, so dieses, ich meine, Takuya ist ja ein großer Bruder, aber er kracht mit seinem kleinen Bruder, den er in der realen Welt hat, immer zusammen, weil der einfach einen eigenen Willen hat und einen eigenen Kopf hat und nicht der kleine Bruder ist, den Takuya haben will, sondern der er nun mal ist. Und er versucht bei Tommy halt so ein bisschen den auch immer zu steuern dahin, dass er sich als Takuya großer Bruder ganz toll in Szene setzen kann, weil Tommy einfach keine eigene Motivation hat, sondern der lässt sich dahin schieben, wo Takuya ihn haben will, damit Takuya als Held dasteht. Mhm. Und ich habe das Problem insofern, dass wir können mal so auf diese Koji und Koichi-Geschichte eingehen. Mhm. Ich hatte diese ganze Storyline beim Rewatch verdrängt, vergessen. Es war irgendwie weg. Und dann haben die eben, also ja, haben wir über das Konzept schon mal gesprochen, nur dass das kurz angedeutet, Zavex, die haben diese Spirits, mit denen sie sich in Digimon verwandeln können. Die haben immer jeweils einen H-Spirit und einen B-Spirit. Also für Humanoide und für Beast-Digimon. So ist das Konzept dahinter. Und diese Spirits basieren auf den 10 legendären Digimon-Krieger. Die kriegt, mhm, man übrigens nie zu sehen. So, das ist keine Ahnung warum. Das ist ein ziemlich geiles Konzept und da hätte man viel mitmachen können. Das wird in der Serie nicht gemacht. Kommen wir gleich nochmal zu. Finde ich ganz schlimm. Es ist wahnsinnig viel Potenzial in dem Moment einfach verschenkt. Weißt du, du hast da 10 legendäre Supermonster. Du kannst die in der Digimon, im Wikimon, das ist unser Go-To-Wiki, wenn es um Digimon geht, kannst du die nachlesen. Die haben eine unfassbar geile Story, also einen coolen Fluff irgendwie im Wiki stehen. Und mit den Figuren wird einfach in der Serie nichts gemacht, obwohl man das wirklich so als überspannende Ebene noch so damit reinbringen könnte. Die werden irgendwann in so Scheren schnitten, da wird einfach die Grafik genommen und dann wischt man damit so über den Bildschirm, wie in so einem 70er-Jahre-Anime. Ne? Und das ist alles, was man mit den Figuren irgendwie macht. So, auf jeden Fall, das sind diese 10 legendären Digi-Krieger. Es gibt diese 5 guten Kids, das sind die Kinder. Und dann gibt's noch 5 Digimon, die diese in Anführungszeichen bösen Spirits haben. Das sind wie ist denn nochmal dieser mit der dicken Nase, den sie als erstes... Ich hab's aufgeschrieben. Grumblemon. Grumblemon. Okay. Dann hast du, der kann sich nochmal verwandeln in einen B-Spirit. Also die können dann, wenn sie ihren B-Spirit gefunden haben, eine Slide-Digitation machen. Mhm. In ihren B-Spirit. Das macht er dann auch in etwas größer. Er macht besonders Grumblemon macht das gerne sehr permanent. Slide-Digitation, ja, Attacke, Slide-Digitation. Also auch um Zeit zu schinden, das ist bei Digitation halt so, das war auch in der ersten Staffel nicht anders, aber wir haben noch 5 Minuten, lass uns die Digimon nochmal digitieren lassen, ist geschenkt. Dann hast du Arbormon, glaube ich, was so ein großer Holzkrieger ist, der redet immer in so PSAs, ihm so immer schön Zähne putzen, immer die Füße abtreten und dies und das. Der ist halt wirklich witzig. Vor dem Essen Hände waschen. Genau. Der ist halt richtig witzig. Mhm. Der wird dann zu so einem Pedaldramon, heißt der, glaube ich, zu so einem großen Drachen. Ja, das Ding ist super enttäuschend. Ja, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Dann hast du dieses Mercurimon, der Spiegel- und Goldtyp. Der ist halt ziemlich düster und so ein bisschen, wie Freezer, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ich hätte also den jetzt so eher so wie so ein Sailor Moon-Bösewicht. Ja, kann auch wie sein. Wie so ein Handlanger von so einem Zähler. Der hat so immer noch so seine eigenen Pläne, aber er plant immer noch was. Schickt dann gerne, auch jetzt in seinem Kampf gegen ihn, schickt er eher Handlanger. Das ist wirklich so wie so ein Sailor Moon Bösewicht. Ja. Das kommt schon ganz gut hin. Ist da noch einer von den... Dann hast du Duskmon. Duskmon kommen wir dann später auch nochmal zu. Weil Duskmon ist nämlich ein geheimnisvoller Charakter, von dem wir nicht wissen, was sein Geheimnis ist. Der auch nicht ist. Mit den anderen bösen Digimon spielt. Er ist einfach super böse. Er ist einfach mega düster und steht oben auch irgendwo wie, so wie Batman im Dunkeln auf irgendeiner Klippe und guckt aber runter. Aber ohne Witz, sein Design ist eh cool und als Kind fand ich den wirklich auch ein Tickchen gruselig. Holy shit, was ist das für ein dunkler Typ? Ich bin ja 2 Tage älter als du, ich fand es jetzt nicht mehr so bedrohlich, aber der ist schon cool. Ganz ehrlich, mit seinen ekligen Augen, also das Design ist schon... Ja, die Figuren orientieren sich ja oft an so apokalyptischen Charakteren, überall Augen und alles. Und das können sie da bei Digimon besonders gut alles irgendwie an die Offenbarung anlehnen. Und dann hast du noch, jetzt will ich nicht falsch sagen, Lalamon oder Lanamon? Lalamon. Lalamon, glaube ich, ist so ein Tentakelporn, laufender Tentakelporn. Die Quotenfrau bei den Bösewichten. Genau. Die Frauendarstellung in diesem ganzen Anime ist echt schrecklich, weil auch bei ihr geht's halt auch einfach, sie ist schön, sie hat einen Fanclub und ihr ist halt wichtig, dass sie beliebt ist. Und in ihrer Digitation, in ihrer B-Spirit, den sie auch erst später findet, sieht sie halt nicht mehr schön aus und ihre Fanclub mag sie dann nicht und es gibt halt einfach dann diesen Mädelkonflikt und die eine hat sich schön im B-Spirit verwandelt und die andere nicht und das finde ich doof. Das ist deren Story, das ist schon schwach. Das ist hart. Auch das war diese Strandfolge. Ich meine, jeder gute Anime braucht eine Strandfolge. Das wissen wir dann spätestens seit High School of the Dead. dass jeder Anime eine Strandfolge braucht. Ja, selbst Kinder müssen das rechtzeitig wissen, damit schon. Ja, eben, das ist wichtig. Das gehört in die Anime-Früherziehung rein, dass jede Anime-Serie eine Strandfolge braucht. Und dann werden, das ist so ein ewiges Hin und Her. Da kommen diese Tukanmon und klauen denen die Digivices oder die ganzen Spirits. Ja, ich weiß es nicht mehr so ganz. Ich glaube, die Spirits klauen. Die Spirits direkt. Und das ist genau das Ding. Die ganze Progression dieser Serie funktioniert damit, entweder ich habe meine Spirit noch nicht, ich kann meinen Spirit noch nicht kontrollieren, ich habe jetzt 3 Spirits, ich kann die alle verbinden, aber ich mache nichts damit, oder ich habe einen anderen Spirit, aber dafür fehlt mir der nächste und ich kann nicht mehr digitieren, aber ich habe noch den Spirit von dem bösen Digimon, die versuchen mich jetzt immer wieder zurückzuholen und dann killen wir den aber, Und es gibt böse Digimon, die mir meine Devices klauen, wer kann denn damit rechnen, nachdem wir schon gegen einen Haufen von denen gekämpft haben, dass es da böse Digimon gibt? So, das ist dann auch so ein bisschen komisch. Also es gibt so ganz wenig Aspekte in der Story, die sich, also wie gesagt, du sagtest gerade, es wäre für dich wie ein Videospiel. So, ich komme zum nächsten Endgegner. Das war bei Digimon immer schon. Das ist in der ersten Staffel so, das ist in der zweiten. Die kommen irgendwo hin und das noch ein stärkerer Gegner. Und du fragst dich, wo kommen die jetzt plötzlich her? Das haben wir hier schon immer kritisiert, wenn wir über Digimon gesprochen haben. Das ist keine neue Information. Aber da hat sich wenigstens nicht nur einfach nur neuer Gegner geöffnet, sondern so eine ganze Welt. Ja. So ein ganzes kleines Subuniversum mit mehr Story-Aspekten. Ja, und es war halt wirklich, es war auf charakterlicher Ebene für die Figuren eine Herausforderung, der nächste Gegner. Also wechselnd durch die Figuren durch, aber in der ersten Staffel als TK dagegen dieses Puppetmon oder wie der hieß kämpft, so. Die haben halt auch Gegner bekommen, die für ihre Charaktere zugeschnitten waren, so ein bisschen. Und wo die dann auch in ihrem Charakter, in ihrer Entwicklung was mitgenommen haben. Und hier hauen sie einfach auf den nächsten Gegner drauf und entdecken dann irgendwie noch eine neue Attacke oder einen neuen Spirit und dann hauen sie auf den nächsten größeren Gegner drauf. Aber sie machen keine persönliche Entwicklung durch in dem Moment. Und sie haben auch keine, kein persönliches Engagement an der Stelle. Mhm. Und das ist das Problem. Es ist halt einfach irgendein 0815 Stehaufmännchen, das sie da hinstellen und auf das sie draufhauen als Gegner. Und diese eine Folge mit JP, wo JP seinen B-Spirit bekommt, die ist für mich so ein bisschen archetypisch dafür. Der sagt sich am Anfang der Folge, heute finde ich meinen B-Spirit. Und genau das passiert dann auch. Er findet dann seinen B-Spirit. Mhm. Und das ist so, das war in der ersten Staffel zum Teil auch so. Du hast an der Folge gemerkt, welche Figur gerade weitererzählt wird. Ja, es ist immer, im Center ist immer eine Folge. Und dann weißt du, okay, die erlebt was, das ist irgendwas, was mit dem sie zu kämpfen hat. Am Ende kriegt sie den B-Spirit und das Ding immer ein bisschen. Aber das, im Ansicht, also ich mag das. Also ich habe einfach an dieser Serie auch nochmal gemerkt, weil ich lange so eine Kinderserie nicht mehr gesehen habe oder nicht mehr in so einer sehr episodischen, dass ich einfach gefühlt da raus bin. Und das dann einfach, weil man das dann doch einfach zu sehr sieht und das dann schon fast einfach nicht mehr einfach nur hinnimmt, sondern okay, die nächsten 20 Minuten drehen sich um das Ding. Das weißt du meistens nach 5 Minuten, alles klar, das ja, ist klar. Das. Und wenn du sogar dann noch aus irgendeinem Grund nach dem Ending mal einfach die Vorschau gesehen hast, dann kannst du direkt die ganze Folge besprechen. Aber das ist genau das Ding. Du hast in der ersten Staffel, und wie gesagt, ist meine Blaupause für eine gelungene Digimon-Staffel. Es gibt auch Beispiele aus der dritten Staffel, wo eine Figur, wo du weißt, okay, das ist jetzt eine Rika-Folge, das ist jetzt eine Henry-Folge, das ist jetzt eine Matt- und Ty-Folge. Wo die aber ich glaube, das kann man kaum kritisieren, weil das einfach tatsächlich so konzipiert ist. Es ist, die Figuren haben dann aber immer noch eine Prüfung, die sie in irgendeiner Art und Weise durchstehen müssen. Die kriegen das, was denen dann hinterher widerfährt, ob es positiv oder negativ ist. Und es ist in Thais Fall ja irgendwann sogar so schlimm, dass sein Digimon zu einem Monster wird, dass Greymon eben zu Skull Greymon wird, weil er irgendwas zu krass möchte, weil er eben den falschen Weg einschlägt. Er bekommt das, weil er ist, wie er ist und nicht, weil es ohnehin passiert. Es ist, also die Kinder in der ersten Staffel haben eine Prüfung bestanden und kriegen dafür entweder eine neue Digitation oder ein neues Wappen oder ein neues Item. Die werden belohnt. Und den Kindern in Digimon Frontier fällt es mehr oder weniger zu oder die bekommen es, weil sie es eh wollten. Die machen aber nichts doch, dafür. Ganz, Tommy hat für sein B-Spirit sich bemüht. Er hat sich bemüht. Er wollte die Digi-Devices kriegen und hat dann im Endeffekt dafür gekämpft. Und in diesem Laden, der Ladentyp hat dann gesehen, boah, hey. Das stimmt. Also Tommy an der Stelle ein bisschen zumindest. Aber es ist trotzdem... Deswegen, Tommy hat gefühlt, der macht halt gefühlt noch am meisten für die Dinge. Der hat sich die Digi-Weißes doch von Datamon geholt, ne? Der war doch in diesem Geschäft, in dieser Stadt, in diesem Bazar. Genau. Und warum sollte Datamon ihm das geben? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Datamon ist, glaube ich, ein Ultra-Level oder mindestens ein Champion-Level-Digimon. Und da kommt da so ein kleiner Knirps rein, der irgendwie von ihm irgendwas haben möchte, was er für unfassbar wertvoll hält. Warum sollte Datamon in irgendeiner Art, und er gibt ja irgendwann praktisch nach. Also anders ist es ja nicht zu erklären. Er sieht halt, hey, Tobi, du scheinst voll in Ordnung zu sein. Ich habe dir sogar noch was eingebaut, den B-Spirit, den ich gefunden habe. Hey. Und das ist, ich habe hier zufällig noch was gefunden, was dir gerade noch so rumlag in meiner Schublade. Und das ist ganz zufällig das, was du jetzt am Ende dieser Folge brauchst, um die Story voranzuführen. Das ist es exakt. Das ist genau das. Ja, aber es war halt die Tommy-Folge, weil Tommy im Endeffekt der Einzige war, der es im Endeffekt gefunden hatte und sich im Endeffekt für die Mittel, die er hat, versucht hatte einzusetzen. Ja, es bewegt sich auf einem ganz anderen Level, als du es in der ersten Staffel hast. Ja, ich glaube, die erste Staffel ist einfach erhaben darum. Also ich glaube, in fast allen Punkten versagt diese Staffel im Vergleich zur ersten Staffel. Ja, das ist nicht das Thema. Ich will das auch gar nicht immer so gegeneinander aufgleichen. Ja, ich habe das halt Gefühl, dass du doch der Zentrum halt gefühlt reden will mehr über die erste Staffel, wie toll sie war. Weil ich nicht über Frontier reden will. Jetzt ist es raus. Nein, Quatsch. Aber ich mochte diese Serie so viel lieber, nachdem ich Tamers gesehen hatte, weil ich halt von diesem Ende und von diesem ganzen letzten Drittel, Blob, dieser Blob, der hat mich als Kind halt so beleidigt. Und ich dachte so, oh Leute, was ist das? Aber Tamers, die gesamte Tamers. Staffel bei Tamers war besser. Ja, Tamers ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Tamers hatte seine Momente, aber ich habe als Kind gemerkt, hey, jetzt wollen sie mir diese komischen Karten verkaufen. Es gab die Karten da im Laden und die haben mich da noch nicht mehr wirklich interessiert. Im Nachhinein denke ich, die Karten hatten ein cooles Design, weil es dieses sehr hochwertige mit schwarzen, dicken Rändern Design von den Digimon ist. Das ist eigentlich ganz schick. Aber die Karten waren hier in Europa halt so der Mega-Flop. Ja, es hat sich nicht durchgesetzt. Du hast recht, vielleicht will ich es doch gegen die erste Staffel aufwerten, aber vielleicht einfach nur, um so ein Maßstab auch zu haben für so diesen schrittweisen Abfall, sagt man das so, oder Abstieg, den Digimon einfach von Staffel zu Staffel gemacht hat. Oder war jetzt auch vielleicht etwas noch am ehesten im Vergleich zu Staffel 2 und 3, hat Staffel 4 noch am ehesten die Struktur von Staffel 1, bloß in allen Punkten schwächer. Würde ich nicht mal sagen. Weil Staffel 2 ist halt einfach, die sind halt zu Hause und reisen ab und zu mal in die Digimon-Welt und später halt einfach mehr in der echten Welt. Staffel 3 ist so, oh ja, wir haben unsere Karten, sind in der echten Welt, ja, irgendwann gehen wir auch mal in die Digimon-Welt, jo. Und das hier ist wieder so, wir landen erstmal in die Digimon-Welt, so wie in die erste Staffel auch angefangen, wir landen erstmal in die Digimon-Welt. Das ist halt zum ersten Mal dieses, man nimmt diese Theorie vom Back to the Rules mit unausgereifteren Charakteren und bleibt komplett in dieser Welt und schneidet niemals den Weg in die echte Welt halt an. Ich weiß, also mein Problem mit Frontier ist, glaube ich, in erster Linie auch, dass die, ja, das funktioniert schon so, dass die komplett in dieser Digimon-Welt sind, in der Digi-Welt sind, aber das Ding ist halt, ich kenne die nicht von vorher, ich lerne kaum was über die, wer sie sonst sind. Und ich habe auch null Angst um die in der Digi-Welt. Ich habe nie das Gefühl, dass sie bei irgendeinem dieser Kämpfe scheitern könnten. Dass die irgendwie mal auf die Schnauze fallen mit dem, was sie tun. Das sind keine Figuren, die mir ans Herz wachsen, um die ich mir Sorgen mache. Und die sind auch nicht in eine Story eingebaut, bei der ich das Gefühl habe, okay, diese Story enthält tatsächlich die reale Möglichkeit, dass sie in dieser Folge den Endgegner nicht besiegen. Und selbst wenn es so ist, dann weiß ich, okay, in der nächsten Folge besiegen sie ihn dann doch. Und es ist so ein, du hattest zum Aber was Teil ist mit Koichi? Koichi ist, er hat einen sehr langen, einen sehr klaren, sehr negativen Lebensausgang. Du hast einfach wirklich zwei Figuren und da würde ich Koji und Koichi mit ins Zentrum nehmen, die ja dann einfach im letzten Drittel einen sehr starken Fokus bekommen und dann auch kaum Platz lassen für andere Figuren. Mhm. Auch das ist ein Problem der Serie, dass bestimmte Figuren dann zum Ende hin keinen Platz finden, einfach irgendwann nicht mehr statt. Darüber dann vielleicht. Ja, Zoe, Tommy und JP sind halt ab dem letzten Drittel halt. Die sind dann einfach weg. Die laufen mit und sagen, oh hier, ich gebe euch beide Swords, damit ihr krass digitieren könnt. Ciao, Leute. Ciao. Und das ist so archetypisch eben dann auch zum Teil, also die Serie konzentriert sich dann auf zwei Figuren, ob man den Story-Arc von Koji und Koichi jetzt toll oder schlecht findet, sind wir dahingestellt, aber es ist halt, du siehst es halt von 10 Meilen Entfernung und auch so, dass Duskmon dann so menschlich aussieht, wo andere, die anderen Spirit-Digimon halt alle irgendwie was Digimon-artiges haben und plötzlich hast du Duskmon dazwischen, der aussieht wie ein böser Power Ranger, so ja, es ist es ja was, ja, oder so ein abgedrehter Kamen Rider, so, wo du einfach merkst, okay, der ist halt deutlich humanoider und fällt in die gleiche Kategorie wie die anderen Kinder. Mhm. Der könnte auch so, wie er jetzt aussieht, und er kommt ja dann als Löwemann, glaube ich, später in die Gruppe, wenn er seine richtigen Spirits bekommt. Er sieht halt in dem Punkt schon aus wie einer von dieser Gruppe. Und das ist halt so ein, du merkst halt, vielleicht merken Kinder das nicht. Vielleicht spricht da der Anfang 30-jährige Nerd aus mir, der einfach gemerkt hat, so wo er dann plötzlich an der Nase herumgeführt wird oder wo die Story-Tropes dann drin sind. Möglicherweise ist es das. Aber ich habe das früher auch schon gemerkt. Ich habe gewusst, okay, da wird so eine Brudergeschichte erzählt. Dass das ja, die wird halt auch sehr früh, die wird ja schon in dem Punkt angedeutet, als Takuya in die echte Welt kurz gelandet. Ja. Das wird ja schon dann. Die wird nicht angedeutet kommen, die wird mit einem Zaunpfahl ins Bild gerammt. So, das ist also wirklich so, du denkst dich, okay, wer ist dieser geheimnisvolle Junge und warum sieht er genauso aus wie der Kollege, der mit ihm da schon seit einem halben Jahr durch die Digi-Welt hüpft, so. Und das ist halt so ein, wenn du einen Anime gesehen hast, dann kriegst du das irgendwie mit, das ist ein wiederkehrendes Trope. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, dass. Okay, ich nehme all, das, es ist komplett offensichtlich. Sehr lange. Mhm. Aber im Endeffekt, dass du dann tatsächlich dann nicht, dass er halt stürzt von der Treppe und tatsächlich dann niemals in die Digi-Welt gereist ist, sondern im Koma liegt und eigentlich offiziell eigentlich kurz vorm Tod ist und deswegen halt niemals, und auch wie er erfährt, was er niemandem sagen möchte und einfach damit struggelt, dass er halt einfach nicht wirklich in der Digi-Welt ist und vielleicht gar nicht mehr lebt, sondern noch ein Geist von sich ist. Die ganzen Probleme, die in der Serie haben, wären damit gelöst worden, wenn sie einfach mal miteinander gesprochen hätten. Ja. Ach Gott, wenn du damit anfängst, dann würde es die Hälfte der Animes nicht mehr geben oder wären noch 2 Folgen vorbei. Also. Ja, aber warum ist das ausgerechnet? Also du argumentierst ja ein Stück weit dadurch, dass da eine unfassbar tolle Gruppendynamik unterwegs ist. Und dann kommt da eine Figur hinzu und die ist dann nicht mehr in der Lage, mit den anderen Charakteren zu reden. Ja, weil er doch sonst allgemein, er ist im Endeffekt der Nachzügler der Gruppe. Er hat allgemein, wirkt er wie eine sehr zurückhaltende Person. Und dann halt zu erfahren, wo sie gerade eigentlich die ganze Zeit hart kämpfen und eigentlich voll viel Stress haben, noch zu sagen, ey, ich glaube, ich bin tot, Leute. Damit hat er so ein bisschen gehadert. Und weil die Serie halt unglaublich langsam ist, noch ein paar längere Folgen, bis er das dann endlich gesagt hat. Dass es auch keinem auffällt. Das ist halt so ein Ding. Alle anderen, wenn sie kurz vorm Abkratzen sind, haben sie diese Daten um sich herum. In dem Moment waren ja alle K.O. Weil alle K.O. waren, hat es ja keiner gesehen, außer der eine coole Böse von den Rittern. Die Ritter sind auch noch so ein Problem. Ja, bei denen, ich glaube, was bei mir viel ausmacht, was diese Serie rettet, ist halt eigentlich, glaube ich, das Design von diesen meisten Charakteren, wo ich denke, okay, Story, oh, ist das dumm. Und ich habe die Ritter auch, die kaiserlichen Ritter halt auch cooler noch im Kopf gehabt. Aber das Design, gerade von dem Rosanen, das Crusadermon. Crusadermon ist cool. Der ist so schick. Das Design ist toll, aber die haben halt zu dem Design keine passenden Charaktere hingekriegt. Es ist, ganz ehrlich, es hat die Handlungsdichte einer Power Ranger Staffel. Das ist vom Konzept auch sehr ähnlich. Es ist Power Ranger, wo man gesagt hat, hey, können wir die Digimon-Lizenz für unsere Power Ranger haben? Ja, klar. Das ist nicht abzusprechen. Ja, aber das ist so ein bisschen, also dieses Designphänomen, was du ansprichst, ist so ein bisschen wie, wir sind ja nur frisch nach Sachsen gezogen, wenn du hier irgendwie ein richtig hübsches Mädel siehst oder auch einen hübschen jungen Typen und du guckst ja und denkst so, boah, schön, und dann machen die eine Gusche auf und reden wie der letzte Bauarbeiter, ne? Da fällt dir alles aus dem Gesicht. Und so funktioniert das bei dieser Digimon von hier. Es ist ein geiles Design, aber hör bloß nicht hin, was sie sagen. Ich würde nicht mal so weit gehen und sagen, das ist ein geiles Design. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Digimon, und ich rede mal von der Kerntruppe, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen habe, von der Kerntruppe, den Digimon. Abgesehen davon, dass man, also die meisten Figuren, also die meisten Kids in der Serie nicht mal eine dritte Digitation bekommen, sondern sich das ganze Jahr am Ende, das hattest du, glaube ich, angesprochen, Zavex, ja nur noch auf Koji und Takuya konzentriert. Die ersten beiden Stufen, die erreichen, den B-Spirit und die H-Spirit-Digitation, die sind, da kann man drüber streiten, die sind noch gegebenenfalls cool. Und dann kriegen aber Koji und Takuya irgendwann die dritte Stufe, was so eine gemischte Stufe ist, also so eine Jogress-Digitation, so eine doppelte Spirit-Digitation, dann die das, glaube ich, die irgendwie. Die Verschmelzung von den H- und B-Spirits. Genau. Und das ist halt, also derartig einfallslos, gemischt einfach nur, also das Aussehen der beiden Spirits, da kommt kein neues Digimon bei raus. So ein Ding, wo ich einfach denke, also da ist euch nichts besser eingefallen, als irgendwie da noch das Rad von dem einen mit dran zu bauen und hier noch irgendwie den Flügel, und dann ist das aber der Kopf von dem anderen und die Haare von dem. Und das sieht aus wie Fanart. Also man kann über die H- und B-Spirit sagen, was man will, die kann man gut finden, die kann man cool finden, aber spätestens diese doppelten Spirit-Digitation, das ist einfach Fanart, was da passiert. Ja. Und zwar auf einem, ich denke mir mein eigenes Digimon aus, aber eigentlich ist es Agumon. So. Also naja, das Design, das mir gefallen hat, waren halt wirklich eher nicht die Kerngruppen Digimon, sondern die anderen, also die als Gegner auftauchten und so. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Ich mag ja die Skulsatamons noch ziemlich gerne. Ja, ziemlich sowas cool. Zum Beispiel, ne? Aber es fehlt halt trotz allem irgendwie das, also der ganz letzte Pfiff, wie ich ihn zum Beispiel bei aus der Tamers-Staffel Impmon? Impmon, der dann später zu Beelzemon wird. Beelzemon, danke, ich kam nicht auf Beelzemon. Ich meine, Beelzemon hat ein geiles Design. Beelzemon gehört mir richtig gut zum Angucken. Beelzemon hat halt auch irgendwann auch den Moment, der hat halt meiner Meinung nach hat Impmon auch einen ziemlich geilen Arc in Tamers. Ja, ja. Und wenn er dann hinterher die Knarre kriegt von seinem Kind und wie man die Flügel wachsen, das ist meiner Meinung nach der beste Moment in Tamers. Das ist wunderbar. Wenn er die Straße runterläuft, er hat diese Knarre, die wird zu seiner Wumme und dann kriegt er diese riesigen Flügel. Nach dem Motto, der gefallene Engel kriegt seine Flügel zurück. Das ist meiner Meinung nach der beste Moment in Tamers. Und es gibt keinen dieser Momente in Frontier. Es gibt nicht so diesen einen krassen Moment. Und es gibt auch nichts, wo ich mich mit ihnen freue über irgendwas, was sie erreicht haben. Weil es gab keinen Kampfturm und keine Angst darum, ob sie es vielleicht doch nicht erreichen. Die haben es sich nie verdient, meiner Meinung nach. Ja. Es ist nie so ein, es ist halt in der Dynamik dieser Serie ist es halt so, okay, du hast jetzt, wie gesagt, Tommy-Folge und dann kriegt er halt am Ende seinen B-Spirit. Ob jetzt verdient oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt so ein Abarbeiten, so ein Abhaken. Und jetzt müssen wir in der Dynamik, wir sind jetzt bei Folge 32, wir müssen jetzt ungefähr da sein. Frontier ist dann aber auch nicht da, sondern ganz woanders und hat sich irgendwo hin, also wie die Kinder dann auch irgendwo anders hin verlaufen. Also die verlaufen sich ja richtig oft in der Serie. Jetzt habe ich euch da was sagen. Also für mich, ich weiß nicht, ob es mich genau in dieser Zeit, dass ich genau das passende Alter hatte, aber mir hatte am Anfang schon einfach immer gereicht, wie die allerersten Haarspirit-Digitationen waren. Einfach dieser Move, den sie da mit ihren Händen machen, dass sie diese Hand nach vorne, dann ist diese Kugel und dann fahren sie da so durch mit ihrem Detektor und dann gibt's halt so eine leichte Slow-Mo, weil es ist ja so ein bisschen, wie so ein bisschen, als müsstest du Kraft haben, durch diese Daten durchzuziehen, um dann halt deine Verwandlung zu haben. Das habe ich mitgemacht, immer. Da war ich immer voll dabei. Und wie ich das jetzt retrospektiv geguckt habe, fand ich das halt auch immer. Ja gut, wenn du es zum 100. Mal in einer Serie dann wieder guckst, weil sie es zum 1000. Mal digitieren, okay, dann hast du irgendwie Folge. Machst du nicht mehr nach. Aber halt einfach, dass diese Hand und eben dieser Slow-Mo, der macht mich jedes Mal fertig, weil der so gut ist. Ich finde diese Digitation einfach so mega toll, weil die halt nochmal so viel cooler ist als viele andere Power Ranger Verwandlung. Die sind halt, können auch manchmal sehr cool sein. Aber das ist halt einfach so, wie, wo ich dachte, holy shit, wenn ich in der Digi-Welt bin, warum will ich so einen kleinen Freund haben, der die krassen Sachen macht? Ich will mich verwandeln, Leute. Ich will diese Datenkugel bei mir haben und da voll krass durchfahren mit meiner Hand und dann super digitieren und dann irgendwie Feuer oder Eis aus mir rausschießen. Das war mein Jam. Aber das ist wie so ein Plastikspielzeug, das du dir erbettelt hast. Das liegt nach spätestens einem halben Jahr irgendwo sinnlos im Kinderzimmer rum, weil es ist nicht verdient. Du hast es bekommen, weil du deinen Eltern auf die Nerven gegangen bist und hast du eine Weile mit gespielt und dann war es langweilig, weil es irgendwie nicht erarbeitet war. Und das aber ist immerhin halt kein Problem. Immerhin hat es vorher ordentlich Krach gemacht. Ja. Und es ist halt irgendwie so, und was hat auch echt noch funktioniert mit dieser DNA-Digitation in Tamers, was dann halt auch wegfällt, ist, die Kinder haben keinen mehr, der ihnen irgendwie reflektiert, wie sie sich verhalten. Mhm. Also in Frontier stehen die eigentlich, das ist keine Gruppe, die laufen halt, da laufen 5 Individuen, am Ende 6 zufällig zusammen durch die Gegend. Aber das ist keine Gruppe, die wachsen nicht zusammen, die reflektieren, die spiegeln einander nicht und die bringen einander auch nicht voran, während du in den anderen Digimon-Staffeln, die tauschen sich mit ihren Digimon aus, die Digimon hinterfragen auch mal das Verhalten der Kinder und umgekehrt und lernen daraus und kriegen auch dieses soziale Miteinander dadurch besser auf die Reihe. Und das passiert in Frontier nicht. Da ist kein soziales Miteinander. Digimon Adventure kriegt, ich glaube, am Anfang sind es 14 Charaktere, also in der ersten Folge führen die knallhart 14 Charaktere ein. Ja. Und du hast sofort eine Gruppendynamik drin. Das kriegen die besser hin als die 5 Charaktere in Digimon Frontier. Mhm. In der ersten Folge hast du das Gefühl, du weißt, wer Bokomon ist, Gott Koromon ist, du kriegst sofort, jeder hat einen eigenen Charakter und hast du ab der ersten Sekunde irgendwo Tanemon und Palmon, wie sie alle heißen, wahrscheinlich habe ich gerade doppelt gesagt, aber ist vollkommen egal, es geht ja nur ums Prinzip, die haben dann über den Verlauf der Serie dann auch noch mal eine ganz eigene Beziehung, auch Biomon und Sora, die haben halt irgendwann sagt Biomon, ich beschütze Sora, ich mache das für meine Freundin, weil ich das jetzt möchte, weil das ist meine Motivation, ist meine Freundschaft zu dir. Und ich würde halt unterstellen, dass die Kinder in Frontier am Ende der Serie noch nicht mal richtig miteinander befreundet sind. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Also so negativ fand, habe ich das jetzt nicht gesehen. Also ich fand schon, dass sie Freunde wurden. Jetzt nicht irgendwie, dass es so um den Fokus, aber ich sehe es jetzt nicht so distanziert wie ihr. Ich glaube, was ein großer Problem ist, was ich schon früher halt irgendwie immer denke, ja, okay, der Mensch und der Digimon, das Digimon macht krasse Sachen. Aber der Mensch, die Person muss wachsen und einfach da daneben stehen und sagen, oh, ich muss mehr dran glauben, damit mein Kumpel dann die Sachen schafft. Aber ich muss mehr dran glauben. Weißt du, du siehst halt eigentlich immer die Menschen, die einfach hochgucken und sagen, oh ja, du schaffst das. Ich habe jetzt mehr geglaubt als vorher. Deswegen bist du digitiert. Cool, du machst das schon. Ciao, Leute. Das fand ich schon irgendwie immer so. Die tun immer so, als würden sie immer was super Anstrengendes machen. Aber sie so, ich muss eben auf Digitieren klicken, weil ich gerade hier wieder mal hier bin. Und du, Digimon, du machst das schon. Wir sind Freunde, ne? Du bist ein aber guter Freund. Das kommt aus den Kindern aber selber. Die haben nicht umsonst diese Wappen. Mhm. Das ist für deren Kernkompetenz ist das ein Zeichen. Das heißt, Teil ist, glaube ich, der Mut. Ja. Ja, aber du hast trotzdem schwache Dödels da rumstehen, die da rumweinen, gerade wo es später immer größere Explosionen passieren. Und die sind halt da und Digimon muss ihn beschützen, aber kämpfen dann. Aber sie stehen halt für Emotionen oder für irgendwas Bedeutendes. Sie machen aktiv danach nichts mehr, weil ab dann ist so der Part, nicht. Moment, Digimon, jetzt bist du dran. Wie als würdest du ein Pokémon einsetzen? Da hast du dieses klassische. Das merkst du an Figuren, gerade an Figuren wie Matt und Tai, merkst du, dass Matts Wappen ist das der Freundschaft. Und die Freundschaft zwischen Tai wird halt, Tai und Matt wird irgendwann auf eine Probe gestellt und Matt geht seinen eigenen Weg. Und erst in dem Moment, wo er wirklich merkt, was die Freundschaft zu Tai ihm auch bedeutet, sind die erst in der Lage, wirklich miteinander vernünftig zu kämpfen und als Gruppe zu funktionieren. Die verdienen sich diese gemeinsame Digitation im ersten Digimon-Film, die verdienen die sich, ne, weil die einfach zusammenkämpfen. Aber was macht diese, also sie einigen sich drauf, aber die Digimon selber, also ihre beiden jeweiligen Digimon haben kein Beef. Nee, das ist ja aber auch genau diese Beziehung Digimon zu Mensch. Das Digimon gehört zu dem, das ist ein Partner, diesen Partner. Es ist eher wie ein Stück der Seele, die halt dann da rumwubbelt und halt. Ja, es funktioniert kann. Ein bisschen wie im Goldenen Kompass, wie die Dämons. Hab ich nie gesehen. Die sind eine ausgelagerte Spiegelung der eigenen Seele, der eigenen Stärken und Schwächen auch. Und deshalb funktionieren die halt als eine Reflexionsfläche auch, an der die Kinder wachsen können. Und das hast du in Frontier nicht. Weil da ist nicht. In Frontier sagen die, hey, ich bin toll, ich kann das. Und dann digitieren sie. Und das ist halt nicht, es ist nicht so ein Glauben im Falle von JP, der am Anfang dieser Elektro-Folge dann sagt, hier finde ich jetzt garantiert meinen Spirit. Das hätte auch, also, eine Folge sein können, wo wir das nicht sehen. Also, 3 Tage vorher. Eine Folge, wo wir jetzt die Kamera nicht dabei am Schwenken haben. So, wo er dann sagt, heute finde ich den. Ganz ehrlich, ich finde das schon fast selbstreflektierend, weil du einfach weißt, okay, er ist der Letzte, alle haben in den letzten Folgen das gekriegt. Das ist immer so, wenn du ein paar von diesen Serien guckst, weißt du, es ist halt immer konstant. Es gibt da nie eine Zwischenfolge, wo mal was anderes passiert. Er war halt da schon so angepisst, dass er hat ja davor schon immer gehofft, oh, das ist sicher meins, jetzt aber will ich meins. So war das eher. Also es war halt schon. Aber ich habe nicht mit ihm mitgefiebert. Das tat mir nicht leid, dass er noch keinen hatte. Ich habe nicht drauf gewartet, dass er den kriegt. Das ist halt dadurch, dass ihnen diese Digimon fehlen, fehlt ihnen ein Stück von dem, was die Seele der früheren Charaktere ausgemacht hat. Und das ist halt sowas, das macht die Serie unfassbar viel ärmer, als es die anderen Serien aus Digimon waren. Das macht sie vor allem, wenn man das damit okay ist, dass die Figuren so sind, wie sie sind, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn einem das reicht. Aber die Serie ist halt einfach auch flach in der ganzen Progression. Ja. Du sagtest gerade am Anfang der Sendung, dass du dieses Rumfahren in den Zügen gut findest. Das ist ein Stück weit aber auch archetypisch. Die Serie ist wie auf Schienen. Es läuft so die ganzen Punkte ab. Und jetzt müssen wir den einen Zwischengegner kaputt hauen. Und jetzt führen wir nach und nach das Geheimnis um den richtigen Endboss ein. Und so, es ist nur noch so ein Abarbeiten von allem, was in irgendeiner Art und Weise da ist. Ja, wir müssen zu diesem Waldbahnhof. Aber vergleichst zum Beispiel jetzt, ich habe bei eurem Podcast damals zur ersten Staffel, wo ihr gesagt habt, wie einfach komplett zusammenhanglos der eine Bösewicht zum nächsten Bösewicht und es eigentlich gar keine richtige Idee gab. Und warum gibt es den letzten Bösewicht? Und die haben alle miteinander so gefühlt nichts miteinander zu tun. Nee, da wird einfach wir haben noch 5 Folgen, wir packen noch mal einen Bösewicht rein. Das ist auch das grundsätzliche Problem von Digimon. Und da hast du, so egal wie wenig Handlung das, es hat wenigstens in dem Punkt einen Faden. Das musst du Frontier geben, es hat da in dem Punkt einen Faden. Aber das ganze Intro, dieses Intro fängt an, dass, jetzt habe ich vergessen, wie dieses Engels. 10 legendäre Kriege. Nein, wie heißt dieses Digimon, dieses Engels-Digimon, diese Katze? Kerubimon. So, das heißt, Kerubimon wird erstmal als Oberschurke eingeführt. So, man sieht, glaube ich, Lucemon schon relativ früh im Intro auch, weiß aber damit noch nicht so großartig, was anzufangen. Ja, das Intro erzählt halt gefühlt alle. Das ist halt aber auch klassisch. Das ist klassisch Anime, also da wird erstmal so kein Hehl drum gemacht. Aber bis Lucemon wirklich in der Serie eingeführt wird und wirklich was zu tun bekommt, es werden vorher keine Hints gestreut. Vielleicht ist es auch vermessen, das zu erwarten, wenn es die Staffeln davor auch nicht vernünftig gemacht haben. Möglich. Aber wenn du mir sagst, die Serie ist eine der besseren Staffeln und da höre ich zumindest leise heraus. Es ist auf Platz 3. Weißt du, erste Staffel, zweite Staffel, dann kommt Frontier, dann kommt mit einem etwas Abstand Tamers und dann kommt der Bodensatz. Der Bodensatz, ja, das und, ja, und unter dem Bodensatz nochmal ganz weit unten ist die neueste. Ja. Jesus. Also, ich habe von dieser neuesten App sonst was, wo es ja im Fokus der Apps ist. Ich habe 20 Folgen gesehen und habe gesagt, ich bin gegen Ende halt irgendwo eingeschlafen. Da habe ich dann halt tatsächlich das Watchen abgebrochen, weil es, also ich habe es dann wöchentlich geguckt, weil ich dachte, boah, ich mal richtig mit Digimon, weil diese Person in der Form noch weniger Persönlichkeit oder die Persönlichkeiten noch schlimmer sind, als wenn du jetzt so was ich von dir höre, als in Frontier. Mhm. Die Menschen sind, die Kinder sind einfach, neben dem, dass sie halt einfach super dumme Motivation haben, auch noch fast alle super unsympathisch. Da, und die davor, Fusion, wo ich einfach ein, zwei Folgen nur gesehen habe, ich kam da einfach nicht klar, dass einfach Digimon sich da zusammenbasteln und dieser Zeichenstil, der ist super weird, da dachte ich so, was das, Frontier ist gefühlt der letzte, der noch so den klassischen Digimon-Zeichenstil hat, weil danach hat sich der Zeichenstil komplett verändert. Was ich an der ersten Staffel mochte, ich finde, da reden halt zu wenige drüber, sind eigentlich die Hintergründe in der allerersten Staffel. Dieses gemäldeartigen Hintergründe, die diese Digi-Welt hat. Diese Tupfen. Diese Tupfen und so weiter. Und das verliert diese Serie ab und zu. Und Frontier hat das gefühlt, weil sie noch länger in der Digimon-Welt und weniger in dieser echten Welt sich also das war halt das mein Problem mit halt den das Bein dazwischen, die mochte ich halt, aber das war mir zu viel in der echten Welt. Ich wollte mehr Digimon-Welt und das hat mir einfach in dem Moment als Kind, wo ich nicht Charaktertiefe groß einschätzen konnte und einfach am liebsten mal gerne selber ein Digimon werden wollte und eigentlich lieber viel mehr Digimon-Welt sehen wollte und dann kommt dann genau eine Serie, die mir genau diese Punkte gibt und dann ist mir jetzt merke ich auch so, oh Leute, ihr habt wirklich kaum Inhalt. Aber wenn man einfach aus einer, oh ja, ich will mir einfach jetzt diese Designs sehen und dachte ich so, oh, es sieht halt auch cool aus, diese Kämpfe sehen cool aus. Wenn man es jetzt so retroperspektiv sieht, irgendwann so, okay, es ist doch mehr Kopfsache. Da fehlen so viele Animationen, holy moly. Also bei Frontier, einer der größten Kritikpunkte, fernab von allem, aber einer der größten Punkte ist für mich das Fliegen. Ich weiß nicht, ob euch das Fliegen aufgefallen ist in Frontier. Ja, du meinst also diese Scherenschnitte durchs Bild geschlagen? Ja, wo du einfach denkst, okay, da hat jetzt ein Praktikant, wo einfach 5 verschiedene Charaktere einzeln in dieses Bildmittelpunkt reingeschoben werden und keiner hat nicht mal irgendwie so ein 2-3 Frame-Zyklus, nichts, ne? Also nicht mal ein Flattern und werden halt, das sind einfach nur Standbilder, die nach und nach ins Bild reingeschoben werden oder weggeschoben werden. Da dachte ich mir so, das macht mich jetzt gerade fertig. Das hat mich ehrlich fertig gemacht. Es gibt diese eine Folge gegen die Skull-Satamon, da sind die, glaube ich, dann schon auf ihren, in Anführungszeichen, Mega-Leveln. Mhm. Also ich glaube, Koji ist ein Flugzeug. Mhm. dann läuft irgendwann, jetzt habe ich den Namen von diesem Kaiser Greymon, heißt der, glaube ich, von Takuya, dem riesigen Schwert, und läuft dann so in so 3 Frames durchs Bild. Die Framezahl ist halt sowas von tot in dieser Serie. Also es ist sehr abgefahren. Und deswegen ist da habe ich gemerkt, so okay, die Kopfsache hat einfach diese Action so viel mehr gemacht. Ja. Aber ich habe mir ein paar andere, also gerade auch in der ersten Staffel, da haben auch alle auch Flug, auch beim Fliegen haben die Charaktere auch mehr Frames. So krass animiert war Digimon auch nie. Gerade wenn man halt einfach so guckt, zu welcher Zeit lief das. Das kam halt 2002 und alle Serien in diesem gefühlten Zyklus, wo so sehr viel digital wurde, so zwischen der Anfang 2000 bis 2005 oder jetzt so gerade gegen Ende, haben unglaublich wenige Bewegungen. Das habe ich gemerkt bei Gantz. Ist auch wo du merkst, oh, warum ist alles so langsam? Das war damals anscheinend irgendwie ein Ding, diese digitalen Zeichnungen super langsam zu erzählen. Und das fällt halt genau in dieser Zeit rein. Zu dieser Zeit ist es dir nicht aufgefallen, weil fast alle Anime-Serien so waren. Aber jetzt im Nachhinein, oder zur heutigen Zeit, denkst du so, boah, Leute, das kannst du nicht mehr bringen. ich glaube, wir kommen hier auf keinen Konsens. Nee. Ich glaube, das ist das ist auch nicht das Ziel gewesen, glaube ich. Also was mir nicht aus dem Kopf geht, Zarex, was du am Anfang gesagt hast, ist von wegen, du wolltest selber digitieren so und selber das coole Typ sein. Dass also dann, ich wollte früher auch immer ein Power Ranger sein, also das ist schon nachvollziehbar. Ich sag dir das nicht gerne, Schatz, aber das wird nichts mehr. Warum? Der dicke konnte, der braune Ranger ging auch. Okay, vielleicht. Nee, aber das Ding ist tatsächlich, ich glaube, das ist das, warum mir Frontier einfach nicht gefallen hat. Klar, es ist cool, wenn man selber digitieren kann und sowas, aber was ich an den anderen schön fand, du hattest so einen allerbesten Freund mit diesen Digimon, die bei dir waren. Und sowas wollte ich als Kind. Also ich hatte Freunde, ich war echt beliebt, das kann ich mir jetzt nicht beschweren. Ich hatte Freundinnen und Freunde, aber so ein... Was machst du denn im Nerd-Podcast? Das weiß ich auch nicht. Ich bin da irgendwie so reingerutscht. Ich war beliebt, weißt du? Aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, so eine Person, sage ich einfach mal, die dich immer versteht, die immer zu dir hält, egal was für einen Scheiß du baust, sowas wollte ich haben. Und das ist halt in Frontier überhaupt nicht drin. Ja. Was habe ich denn davon, wenn ich cool digitieren kann, aber eigentlich kann mich keiner leiden? Du hast den kleinen Waschbären, der mit seinem komischen Gürtel hier Sprüche aus einem Buch vorliest. Und ein Ei ausbrütet. Ja. Das ist eigentlich ziemlich progressiv, diese Mom-Puppy-Geschichte. Das stimmt. Also das ist ziemlich genderprogressiv, das muss man schon sagen. So dieses, ich bin eigentlich nicht deine Mutter, aber dein Vater bin ich eigentlich auch nicht, bin irgendwas dazwischen. Und ich bin eigentlich deutlich männlich gelesenes Digimon und ich brüte hier gerade. Das ist gar nicht mal so ein schlimmer Aspekt an der Serie. Aber ich finde halt die halt Figuren so scheiße, ja genau. Sie hätten ruhig eine bessere Figur dafür nehmen können. Was da nicht interessant werden würde, was mich interessiert, dass das Patabon, was hat ja dadurch, dass es so lange bei ihm halt das, sein Ei halt zwischen in seiner Hose war, hat er deswegen ja das Ei in der Hose. Wow. Danke, Zarek. Jetzt hast du den Nerd kaputt gemacht. Premium-Unterhaltung. Als er dann auch das jemand rausgeholt hat und als ihm dann das Ei aus der Hose gefallen ist. Ja, und geht ich. Scheiße, Mann. Warte einfach 5 Minuten, Zarex, es geht irgendwann vorbei. Sind wir auch wieder an dem Punkt angekommen und so weiter. Zu dem Punkt, zu dem ich kommen wollte. Das Patamon hat ja im Endeffekt diese Art Gürtel oder sonst was ja um sich herum, was daraus erklärt wird, weil es halt ja so nah so eine Bindung zu seinem Mom-Papi aufgebaut hat. Was ist, wenn, weil das Patamon ja theoretisch jetzt anscheinend einen leicht veränderten Digicode hat, ne, wegen diesem Gürtel, hat es bei den zukünftigen Digitationen auch dieses Ding um? Sie digitieren doch irgendwann alle auf Mega, ne? Angemon kämpft irgendwann in so einem Lendenschutzgürtel. Wahrscheinlich, nein, keine Ahnung. Ja, weil das müsste es halt durchziehen, dass es diesen Gürtel halt hat. Ja. Das wäre für dich halt sehr tolle Fall. Weißt du, wenn es dann trotzdem war, ja, ich bin einer eurer 3 Götterengel hier und er trägt immer noch diesen riesen Gürtel. Diese Bauchbinde, ey, ist unfassbar. Ja. Und auch Eier drin. Die Engelseier, Angels Egg. Oh Gott. Was vielleicht auch einfach wahrscheinlich bei euch auch ein Kritikpunkt ist, oder auch einfach so in diesem Konsens ist, dadurch, dass es einfach dieser Fokus dieser Freundschaft einfach da nicht so sehr prägnant war, weil halt das Finale jetzt auch jetzt nicht so auf diesen Freundschaftsfokus, beziehungsweise das Finale war halt nicht so kitschig. Das fand ich als Kind, fand ich halt gerade das Finale der 2. Staffel, wo dann am Ende kriegen alle ihre Digimon und der Bösewicht stirbt und verwandelt sich in Schmetterlinge, und da dachte ich mir so als wow, puh, also dafür bin ich gerade zu cool, Leute. Also, aber das ist doch total meta, weil das Titellied der 1. Staffel heißt doch Butterfly. Ja. Jetzt kommst du. Der ersten Staffel? Der 2. Staffel. Das Intro der 1. Staffel. Stimmt. Von Butterfly. Ja, aber es war ja aus der 2. Staffel mit dem. Ja, aber das lief in dem Moment aber, glaube ich, im Hintergrund. Ja, ach Gott. Ja Gott, da haben sie gemerkt, oh, da passt gerade das Intro, brauchen wir keinen neuen Song schreiben. Das ist doch auch ein Anime-Trope, das ist doch normal. Ja, ich fand halt gerade, Digimon neigte gerade in seinem Finale so ist wirklich die oberste Kitschi, und das war halt bei der 2. Staffel, mag ich, aber das war halt so viel Kitsch, das kann man halt ich glaube, da muss man jemand stimmungsabhängig, kann man es halt auch voll mögen, aber man kann es halt aber auch als too much ansehen. Und Frontier ja, ist ja vielleicht einfach dadurch, dass es halt einfach diesen ganzen Fokus von diesem Kitsch rausnimmt und dann halt merkt, okay, die meisten Leute wollten genau das bei unserem Digimon, Freundschaft und also da haben einfach die Macher gemerkt, okay, wenn wir das rausnehmen, dann läuft das nicht so. Deswegen ging es ja auch dann erstmal nicht weiter mit Digimon. Aber das fand ich halt in dem Moment auch ganz erfrischend, dass es nicht dieses super mega kitschige gibt. Es gibt am Ende diese kitschige, bisschen kitschige mit Koichi, wo er dann alle an seinem Krankenbett gefühlt sind und er dann dadurch wiederbelebt wird durch die letzte Kraft der D-Detektoren. Freundschaft. So wie Frodo im dritten Teil von Herr der Ringe, als er nach der Rettung von diesem Berg wieder aufwacht und alle an seinem Bett stehen. Oder wie am aber, Ende vom Zauberer aber es von war halt aus. In einem Maße eines kitschigen Endes, dass nicht zu viel war. Als, okay, jetzt am Ende habt ihr alle eure Digimon und hier seht ihr in einem Schnellverlauf, was ihr jetzt noch alle macht und ihr habt Kinder, die genau gleich aussehen wie ihr und ihr bumst alle mit. Kinder sahen aber alle gleich aus wie sie selbst. Das ist. Ja, aber es ist halt einfach. Also das Ende von Frontier hatte halt das gleiche Problem wie die ganze Staffel. Es fehlt da Emotion. Also als Kind bin ich doch viel empfänglicher für Emotionen. Als Erwachsener muss ich das ironisch gucken, ja. Aber als Kind, also muss ich nicht, aber kann ich so. Habe ich nicht gemacht. Aber das ist so dieses, wenn du die Emotion rauskürzt, was macht es dann irgendwie anders als, weiß ich nicht, eine Pokémon-Staffel oder keine Ahnung, also selbst Power Rangers hat ja mehr Interaktion unter den Charakteren und Entwicklung als Frontier. Oh, puh, das bewertest ja. Du Power Rangers, glaube ich, in sehr vielen Staffeln sehr, also puh. Nein, wenn wir Power Rangers sagen, meinen wir Mighty Morphin Power Rangers. Ja. Vieles, was danach kam, gibt's nicht. Ich habe die ersten Staffeln nie von den Power Rangers gesehen. Ich bin dann eher so im Fokus der Eltern, weil ich habe Power Rangers für mich mit 18 entdeckt. Vorher waren Power Rangers uncool, aber mit 18 dachte ich, ey, ist das ein geiler Scheiß. Als ich Jungle Fury Power Rangers gesehen habe und den lila Wolf Ranger, ist der Beste. Der ist super nice, der macht nämlich sonst Pizza. Das habe ich so nicht. Jungle Fury war, glaube ich, schon so eine von diesen Super-RTL-Staffeln, die habe ich nie mehr gesehen. Also, die ich gesehen habe, da bin ich in Power Ranger-Modus reingegangen, habe mir Power Rangers gekauft. Da war das halt mein Ding. Ja, Power Rangers war für mich so ein 90er-Jahre Grundschulding. Ich würde gerne zum Ende dieser Diskussion etwas schon so ein bisschen kommen, weil ich eben schon mal so leicht angedeutet habe, wir kommen hier auf keinen Konsens. Und das ist auch gar nicht das Ziel gewesen. Sondern wenn dir das am Ende des Tages gefallen hat und uns nicht, ist beides total legitim. Also, wir haben ja was ich gemerkt habe, ich habe es vorher besser in der Erinnerung gehabt, weil es einfach wahrscheinlich genau in dem jugendlichen Alter mich anscheinend getroffen hatte, wo ich halt einfach dieses Gefühl-Ding nicht wollte und einfach in meinem Kopf war es halt genug coole Action und coole Verwandlungen. Das hat für mich in dem Moment gereicht und hat zu mir einen riesen Spaß und Freude bereitet. Da dachte ich so, wow, das will ich auch. Jetzt, wo ich es im Retrospektiv sehe, sehe ich halt unglaublich viele Schwächen, verliere aber diesen, aber ich habe trotzdem immer noch diese Retro-Erinnerungen und mir gibt es halt an manche Serien haben da vielleicht mehr mit ihrer Freundschaft und vielleicht mehr tief, aber für mich ist dieses Ding ein runderes als manch andere Digimon-Staffel. Und im Endeffekt die letzte Staffel von Digimon, wo ich sagen kann, okay, ab hier könnt ihr einen Cut machen, weil das ist halt das, was ich immer so schade finde, wo alle sagen, ab Staffel 3, ja, hier könnt ihr einen Cut machen. Ich mag einfach so, ab Staffel 4 könnt ihr einen Cut machen, danach könnt ihr das andere könnt ihr vergessen. Aber Staffel 4, da ist bei mir so der Cut. Das sehe ich auch genauso. Also die vierte Staffel sollte man auch nochmal mitnehmen. Ich denke schon, dass es da Dinge gibt, die man mögen kann. Und jetzt komme ich nämlich zu dem, was ich an dieser Staffel wirklich mag. Und das ist der verdammte Soundtrack. Das ist der beste überhaupt. Lass uns doch nochmal zum Ende was Positives über die Staffel sagen, weil wir haben ja was Positives über die Staffel. Genau. Ich hab mir damals die Soundtracks immer auf CD gekauft. Die gab es dann ja von RTL 2 rausgegeben, von dem Musikverlag. Der hieß irgendwie, das war Andi Knote, der großartige Andi Knote, der immer die ganzen deutschsprachigen Anime-Sounds, auch dieses One Piece, na na na na na na na na na na, man kennt sie alle. Und auch dieses Detective Conan-Ding, was so ein Techno-Ding gewesen ist und sowas. Das gab's alles auf Deutsch und neu eingespielt. Und die haben eben diesen Digimon-Soundtrack, Digimon Frontier, also von allen Staffeln. Und Der erste ist ikonisch und geschenkt. Aber der Digimon Frontier Soundtrack ist meiner Meinung nach der beste. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass du den in der Staffel gar nicht so wahrnimmst. Hm, also weil immer drüber gequatscht wird und der ist so im Hintergrund. Du hörst ihn kaum vor lauter... Ich müsste mal gucken, ob ich die CD noch habe. Ich müsste sie eigentlich noch haben, weil ich die ganzen Anime-CDs mal irgendwann abstoßen wollte und dann aber nicht losgeworden bin. möglicherweise habe ich die noch. Und das ist wirklich ein Soundtrack. Also da sind Tracks drauf, die... Also das ist halt immer so J-Pop oder J-Rock, die du halt hast. Mhm. Und hier haben die wirklich so Metal drauf. Die haben dieses With Broken Wings ist halt so ein Blues-Rock-Stück am Anfang, was so unfassbar in die Tiefe geht. Also das ist wirklich ein Soundtrack, der also in den richtigen Momenten eingesetzt auch wirklich die Tiefe erzeugen möchte. Ist ihm vielleicht nicht gelingt. Naja, ein Soundtrack kann halt auch nicht alles retten in so einer Serie. Und dann eben auch mit den deutschen Sängern, die da ordentliche Arbeit leisten. Das ist wirklich ein Aspekt an Frontier, den ich auch damals schon sehr geschätzt habe. Genau, also ich hatte viele Soundtracks. Ich hatte auch den One Piece Soundtrack, hatte ich glaube ich sogar auch. Echt? Ja, glaube ich schon. Und auch den Pokémon Soundtrack, diese Pokémon CD. Aber eine Raubkopie, eine Bootleg-Kopie von der tschechischen Grenze. Okay. Also, so eine Raubpressung. Also da muss ich tatsächlich dir in einem Punkt halb widersprechen, weil ich mochte diesen Soundtrack auch komplett gerne, ich finde ungewöhnlich, was man im Fernsehen nie mitbekommen hat, sind die Endings. Weil die halt in der Regel weggeschnitten wurden. Und aus irgendeinem Grund hat Frontiers ja zwei Endings. Ab der zweiten Hälfte gibt's halt ein anderes Ending. Und das habe ich zum allerersten Mal jetzt beim Rewatch gehört. Und das finde ich so ehrlich schrecklich, dass ich einfach manchmal, wenn ich irgendwo dann einfach das irgendwo weiter weggeguckt hatte, ich konnte nicht schneller zur Maus rennen und sagte, oh, ich will dieses weg mit diesem Lied, weil das halt das übelste Schlagergedöns ist ever. Geschichten ohne Ende. Oh. Na, na, na, na, na. Oh, das. Oh Gott. Da würde ich gegen eintreten, wenn ich das Lied, wenn das Lied eine Person wäre, das würde ich, wow, nee, das Lied, das ging gar nicht. Da habe ich ehrlich einen Hass entwickelt, überhaupt, weil es einfach so oft kam und dann hast du wieder, gerade wenn du spinscht und dann den das Opening, das kannst du dir immer wieder geben, geil, geil, geil, und dann die anderen Songs dazwischen, auch alles super. Aber, wow, beim Opening ist das Einzige halt, wenn du der Anfangssprecher, halt die Klappe. Aber dann der Song ist wieder ganz cool. Genau. 10 legendäre Digitale. Ja, weißt du, wenn du einfach 10 Folgen oder 15 Folgen am Tag guckst, dann magst du es, irgendwann denkst du, okay, ich weiß, wie viele es sind. 9. Und dann... ich habe meistens recht gehabt. aber dann dieses Ending, das hat mich ehrlich fertig gemacht. Weil ich nicht wusste, dieser Song, der macht... Das ist nicht schön. Ich mache mir gleich wieder Freunde, aber ich mag das. Ich mag den ganzen Soundtrack halt. Schatz, wenn du hier warm renovieren willst, sag das. Du musst nicht im Podcast damit Leute provozieren, damit sie mit den Fackeln kommen. Ja, ist ja in Ordnung. Das sollten wir im Winter machen, dann müssen wir weniger heizen. Ja, zum Beispiel. Also ich finde, wir kommen uns sehr viele gegensätzliche Meinungen zur gleichen Serie. Ja. Also ich muss einfach sagen, so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte, ist sie nicht. Sie ist eine okaye Serie und zur besseren Hälfte der Digimon-Serien meiner Meinung nach von den ganzen Staffeln im Vergleich. Ich habe halt ein Problem damit zu sagen, Savers ist die schlechteste, auch wenn es objektiv so sein mag. Die ist halt auch handwerklich unfassbar schlecht, auch eine sehr schlecht gealterte Anime-Serie. Es gibt ja App. Das kenne ich nicht, da habe ich noch nichts von gesehen. Die eine Folge, die ich von Fusion gesehen habe, fand ich schon ziemlich furchtbar. Da erwarte ich eigentlich auch nicht viel. Aber von dem, was ich gesehen habe, Savers hat auch Aspekte, die okay sind. Ja. Und ich hab Schwierigkeiten zu sagen, Savers ist besser oder Frontier ist schlechter. Aber es fängt schon damit an, dass sie einfach Agumon, okay, wir haben seit Jahren kein Digimon, ein bisschen Pause gemacht. Ah, welches Digimon? Was mögen die Leute nochmal? Ach, Agumon. Und was unser Typ, wie digitiert er es? Oh, indem er halt immer mit seiner Faust auf etwas schlägt. Boah, Alter. Nee, das stimmt schon. Ist auch nicht der Digimon Savers Podcast. Da gab es ja hier auch schon mal auf dem Kanal eine kurze Veröffentlichung zu. Diese Begeisterung da. Ja, es ist Savers war auch ein Phänomen. Wir haben das ja irgendwo geguckt. Damals gab es das ja nicht zu gucken. The worst. It's the worst. die sind ja erst bei Tele 5 danach angefangen, das im Fernsehen auszustrahlen, dann auch in die Mediathek zu packen. Deswegen haben wir es dann irgendwo geguckt. Und wir haben halt die furchtbar, also zumindest von den Bildern, nee, die kann ich, weil die Bilder waren, glaube ich, die japanische Version. Aber das Audio war die amerikanische. Mhm. Und die haben halt die amerikanische Version von Savers derartig umgeschnitten, dass das zum Teil nicht mehr zusammenpasste. Oh je. Wenn ihr Animes guckt, wisst ihr, auf welchen Seiten wir da unterwegs gewesen sind und dass das manchmal vorkommen kann. Ich kenne einen Freund, der ist ein riesen Fan von dieser Staffel und würde sie halt höher einschätzen als Frontier und Tamers. Ich kenne einen Mensch. Es gibt Aspekte, da kann ich das verstehen. Aber es gibt immer irgendwo eine Person, die irgendeine Staffel mag, wo man fragt, meinst du das jetzt gerade ernst? Ja. Hast du noch irgendwas komplett Wichtiges jetzt noch vergessen zu haben? Ich gehe kurz meine Liste ab. Züge? Nicht schon wieder! Die kaiserlichen Ritter, dass sie cool sind, hatten wir angesprochen. Wobei die sind tatsächlich in Savers besser genutzt. Ja. Muss man sagen. Achso, etwas. Das Crusademon zwar blasser, aber. Ja. Ein Kritikpunkt. Die Digimon, die random durch die Gegend laufen, sind der größte Nonsens und Fanservice der Welt. Ja. Weil du siehst dann irgendwelche Mega-Level irgendwie aus den ersten Staffeln und die tuckern dann da rum. Und ich denke mir so, okay, das sind alles krasse. Allgemein, die Digitationsstufen sind ab dieser Staffel nicht mehr existent. Es ist egal, ob du Champion, Ultra oder Mega bist. Das ist komplett egal geworden. Und später wird es halt nur noch egaler, aber. In irgendeinem Headcanon gab's da dieses Twitter-Bild von der ganzen Zeit. Sagte, in meinem Headcanon haben Takate und Gilmon diesen Laden da und verkaufen in dieser Stadt irgendwelche Sachen, weil da ja ein Dukemon rumlernt, wie heißt der nochmal auf? Galantmon. Dann in so einen Laden hat und das ist ja eine DNA-Digitation zwischen den beiden. Du siehst da Armor, DNA, sonst was und es macht halt keinen Sinn. Das ist so als, oh, wir haben hier gerade eine Tüte voller Digimon, wir ziehen halt raus, um diese Stadt zu befüllen. Das ist eigentlich ganz nett, um diese Digi-Welt zu befüllen, aber es macht, wenn es halt einfach vorher als sehr spezielle Entwicklung oder Digitation betitelt wurde, kann es komisch wirken, gerade wenn Mega-Digimon da platziert werden. Wenn das einfach nur verschiedenste Low-Level-Rookie-Champions sind, kann ich das voll verstehen. Aber wenn halt die Megas da waren und dann halt einfach wie die Kaiser da eigentlich da durchpreschen und die ganze Welt zerstören, dann, dass sich dann diese ganzen Megas nicht einfach, ja Gott, wir kommen da mal einfach zusammen, wir sind halt schon eine Menge Mega-Digimon, weil es hat ja, wird ja trotzdem immer mal wieder thematisiert, dass eine Digitation voll krass ist. Und das einzige Digimon, was sich außerhalb dieser ganzen, der Hauptcharaktere digitiert, ist dieser Stein zu dem weißen Stein. Oh Gott, dieses er wird einfach Steine groß halt. Und ist halt und der gleiche. Das ist halt eine wackeste Digitation und digitiert ja wieder zurück. Und er digitiert ja wieder zurück. Und eigentlich dachte ich so, okay, bei anderen Digimon heißt das immer gesagt, die bleiben bei dieser Digitationsstufe. Warum? Also Digimon außerhalb. Der digitiert doch genauso in Savers, ne? Godzumon digitiert doch auch zu diesem Viech in Savers, ne? Ja, aber es gibt halt auch offiziell diese Liste, dass halt Digimon aus zu verschiedensten Digimon werden können, ist halt auch alles total strange, wenn man ehrlich ist. Aber eben halt, dass das halt einfach, dass das halt wieder zurückdigitiert, das war halt irgendwie sonst irgendwie gefühlt in den anderen Serien irgendwie begründeter und andere Digimon bleiben halt fest ihre Digitationsstufe. Dass er zurückdigitiert hat, irgendwie keinen Sinn gemacht. Das waren Punkte, die mich halt voll an Freundlich gestört haben. Dass die Fluganimation nicht. Warum digitiert er sich zurück? Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich eine komische Wahrnehmung. Ich habe trotzdem noch Spaß gehabt. Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Denn die Nerd 900 Sendungen sind nur halb so lang wie Nick. Verdammt! Ich hätte mir eine längere Liste machen sollen. Genau. Wir können aber den Zug durchfahren lassen. Dankeschön. Jetzt muss ich wieder an diesen Papageien denken. Choo-choo, Motherfucker. Ich danke dir, Zavex. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich mich dafür recharmieren konnte. Reklamieren konnte. Dass ich schon zweimal bei euch zu Gast sein durfte. Ich möchte gerne wiederkommen, hint. Vielleicht finden wir auch ein Thema, wo wir wieder so kontroverse Ansichten haben. Ja, Kontrovers diskutieren ist ja auch kein Thema. Man kann ja akzeptieren. Es ist angenehmer, als wenn beide Leute sagen, ja, das stimmt, das finde ich so. Genau. Ja, man kann ja, man muss auch mal akzeptieren, dass der andere Unrecht hat. Das ist ja auch vollkommen okay. Das akzeptiere ich niemals. nee, aber das war okay heute. Also das kann man mal machen. Nee, 5,5 von 10, oh, ja. Ja, also, nee, so eine 4,9. Jetzt mal so als die alte Dame des Hauses hier. Es ist halt auch einfach okay, einfach zu sagen, wir zählen mal die Aspekte auf, die wir gut oder schlecht fanden, ja, weil dann können die Leute, die es noch nicht gesehen haben oder es wieder gucken wollen oder wie auch immer, sagen, okay, das sind Aspekte, die ich positiv oder negativ bewerten würde. Und danach kann ich es entscheiden. Also es ist ja so, wenn alle immer sagen, ja, das war toll, denken wir so, okay, was war daran jetzt so toll und so, das wird ja dann meistens nicht so ganz detailliert ausgeführt. Und unsere Hörerschaft weiß, wo wir stehen. Ja. Die Hörerschaft vom Neko-Café weiß, wo Zabek steht. Ganz außen stehe ich, ganz allein. Ganz alleine, zwei gegen alleine. Eine. Du hast von ohne vorne Digi-Partner. Dafür kann ich selber Feuer schießen. Du bist der kleine Teddy, der zu einem Schneeball werden kann. So. Nein. Jetzt haben wir unseren Gesprächspartner zum Ende nochmal fertig gemacht. Jetzt haben wir unseren. So mal, läuft das bei euch. Okay, wenn ich will. Nein, um Gottes Willen, tut uns leid. Wir möchten ja auch, dass du wiederkommen möchtest. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, sehr, sehr gerne. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank, Zavex. Ja. Vielen Dankeschön. Dank, vielen Dank, Kathi. War sehr schön. Ja, auf Wiedernerd! Tschüss! Ciao. Heard of the Alex Haynes kid? He's pretty cool, but there might be something wrong with him. I don't know if he's just ripping something with his brain, but the only thing he ever says is Alex Haynes. Alex Haynes. From birth, the Alex Haynes kid never spoke a word, not even to his parents. Not a single sound was heard. But on the first day of school, the teacher asked his name. All he did was smile as he said, some Ritalin to see if that would help. The doctor found the perfect dose and asked him how he felt. He stared at the doctor with a little creepy smile, and the Alex Haynes kid said, I feel great. He got a fancy job and he straightened out his life. He met a nice girl and he asked to be his wife. As he stood at the altar and prepared to sing the vows, he put a ring